starts as a snowflake will end up as a blizzard. I'm dreaming of a white Einheit. Oh, war ja White Supremacy. Ja. Okay, ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe gerade mit beiden Händen das Okay-Zeichen gemacht. Ja. Schlimm. Obwohl, ich habe gerade eine Message gekriegt, dass die Weltraumaffen streamen. Ich glaube, da gehe ich mal gucken. Nee, bleib hier, Mammon. Wir brauchen dich. Einen wunderschönen guten Abend. Und hallo da draußen. So, und wir haben, weil heute ein Feiertag ist, euch die spannendsten Sachen mitgebracht, die wir gefunden haben. Das heißt, heute gibt es Bundestag, Bundestag und noch mehr Bundestag. Sind wir heute 30 Jahre oder was? 30 Jahre Bundestag? Ne, 30 Jahre Einheit. Ist das? Ist das? Ja, stimmt. Vereinigung 89. Oder so? Ja, ja. Oh, nee, die Vereinigung war 90, glaube ich. Erst 89, 11. November, 89, hier, 9. November. Nee, ach so, was war ja. Ja, stimmt. Mr. Peterson, du bist heute sehr mitteilsam, das finde ich toll. Das werden die Zuhörer auch mögen, aber mir geht es ein bisschen nach dem Keks. Das ist der Benzo-Entzug. Nee, ich glaube, ich habe ihn einfach, statt ihn müde zu spielen, habe ich ihn aufgedreht. Ne? Sehr gut. Wen haben wir denn da heute so alles und zu welchem Thema diskutieren die denn, Chris? Ja, es geht um den Schutz von Rechtsstaat und Demokratie, wie man hier lesen kann. Und ich würde sagen, ich fahre dann einfach mal ab. Extremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft, Rechtsstaat und Demokratie schützen, Antifa ächten. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre hierzu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich rufe auf als ersten Redner den Kollegen Martin Hess, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, politischer Extremismus, egal welcher Couleur, ist eine existenzielle Bedrohung für unseren Staat und für unsere Gesellschaft. Alle Fraktionen in diesem Hohen Haus distanzieren sich von Rechtsextremismus. Insbesondere meine Fraktion hat mehrfach dargelegt, dass sie Rechtsextremismus ebenso kategorisch ablehnt wie jede andere Form des Extremismus auch. Aber ein großer Teil dieses Hauses hat ein veritables Linksextremismusproblem. Anke Domscheit-Berg von den Linken schrieb am 29. Juli auf Twitter: Ich bin Antifa. Am 29. Juli sagte Grünen-Chefin Baerbock bei der ARD: Für mich ist die Antifa nicht per se eine linksextremistische Organisation. Und ganz aktuell fordert Frau Renner auf Twitter mehr Personal bei der Antifa statt bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Ich sage klar und deutlich, wer als Politiker die Antifa unterstützt, macht sich mit gewalttätigen Verfassungsfeinden gemein. Und wir sind nicht bereit, dies weiter hinzunehmen. Der Kollege Grötsch von der SPD sagte bei der letzten Plenardebatte über Linksextremismus, die wahre Gefahr in diesem Land käme immer noch von rechts. Herr Grötsch, Sie sind wie ich ehemaliger Polizeibeamter und sollten wissen, dass Linksextremismus anderen Extremismusformen in nichts nachsteht. Seit 2009 führt der Linksextremismus die Tabelle politisch motivierter Gewalttaten an. Im Wochentakt greifen linksextreme Hausbesetzer die Polizei in Rieger Straße mit Pflastersteinen an, werfen von Dächern Gehwegplatten auf Einsatzkräfte und locken die Polizei in brennende Hinterhalte. Sogar Ihr Kollege Tom Schreiber vom Berliner Abgeordnetenhaus spricht vom rechtsfreien Raum und die Berliner Gewerkschaft der Polizei stellt unzweideutig fest, dass in manchen linken Stadtteilen Einsatzhundertschaften und Besatzungen von Funkwagen nicht aussteigen, wenn nicht gerade jemand blutend auf der Straße liegt. Meine Damen und Herren, das sind linksextreme No-Go-Areas. Und No-Go-Areas, egal welcher Art, sind in Deutschland nicht hinnehmbar und müssen konsequent bekämpft und beseitigt werden. Es darf bei der Verteidigung unseres Rechtsstaates keinen Bonus für Linksextremisten geben. SPD, Linke, Grüne tragen die Verantwortung dafür, dass Linksextremismus in der Gesellschaft immer salonfähiger wird. Beispiele gefällig: Der Deutsche Gewerkschaftsbund vergibt sein Münchner DGB-Haus diesen November erneut an die Antifa. Die SPD im Rathaus von Potsdam lässt zu, dass die Antifa nächstes Jahr in einem mit Steuergeldern geförderten Jugendzentrum ein Kampfsportwochenende veranstaltet. Und die evangelische Kirche duldet beim Kirchentag sogenannte antifaschistische Kirchen mit antifa-ähnlichem Logo. Diese Förderung und Verharmlosung linksextremistischer Gewalttäter ist inakzeptabel und muss schnellstmöglichst beendet werden. Also, das stimmt, dass am 14. September diesen Jahres haben Linksextremisten das. Stimmt es, dass sie die Polizei in den Hinterhalt gelockt haben? Das ist ja schon eine miese Sauerei, oder? Soweit ich weiß, ja. Also ich habe jetzt keinen Link parat, aber ich meine mich daran zu erinnern. Dass nee, das höre ich auch nicht zum ersten Mal, dass da gerade Riga Straße, das mit den Gehwegplatten war mir auch noch im Kopf, dass sie die irgendwie aufgestachelt haben und dann, als die Polizei kam, haben sie diese Sachen runtergeworfen. Da muss man sich aber irgendwie auch schwer benachteiligt fühlen, wenn man sowas macht oder so. Ich weiß es auch nicht. Also, ja, aber boah. Das ist aber eigentlich das Problem, das er ja anspricht. Dieses Rebellentum, das wird ja auch noch irgendwie halt hochgeklatscht von so Leuten wie Baerbock. Ja. Und dann fühlen sich die kleinen Revoluzzer natürlich auch in gewisser Weise bestätigt, dass sie das Richtige tun, wenn die Politik ihnen da Recht gibt. Auf jeden Fall. Ja. Also. Das Privatgrundstück unseres sächsischen Wahlkampfmanagers mit einem Brandanschlag heimgesucht. Mehrere Fahrzeuge sind verbrannt, nur mit viel Glück haben die Flammen nicht auf sein Wohnhaus übergegriffen. Die Realität ist, unsere Partei wird öfter angegriffen als alle anderen hier vertretenen Parteien zusammen. Und Sie akzeptieren diese Gewalt, weil sie gegen einen politischen Konkurrenten sich richtet, nämlich gegen die größte Oppositionspartei in diesem Haus. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Schande für diese Demokratie. Der Linksextremismus unterwandert mittlerweile und instrumentalisiert immer mehr die Fridays for Future-Proteste. Schon seit März marschiert die interventionistische Linke mit, die schon beim G20-Gipfel und bei den Protesten im Hambacher Forst eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Fridays for Future-Hauptorganisatorin Luisa Neubauer bezeichnet Ende Gelände, eine Initiative der interventionistischen Linken, im ZDF als Partner und zweifelt offen deren behördliche Einstufung als linksextremistisch an. Zwischen gewaltorientierten Linksextremisten und den Fridays for Future besteht offenbar ein strategisches Bündnis. Von Woche zu Woche ist die Eskalation der Klimaproteste zu beobachten. Es fing mit Sachbeschädigungen und Straßenblockaden an. Dann rief Luisa Neubauer zu zivilem Ungehorsam auf. Davon inspiriert verübten Linksextremisten in Berlin einen Brandanschlag auf den Nahverkehr und legten den Berufsverkehr lahm. Die britische Vorbildorganisation der Fridays for Future, die Extinction Rebellion, plante bereits mit einem Drohnenangriff den Londoner Flughafen lahmzulegen. Um es klar zu sagen, das ist kein legitimer Protest mehr. Hier werden Menschenleben gefährdet und deshalb müssen solche Auswüchse im Keim erstickt werden. Zeigen Sie den Bürgern, dass Sie es ernst meinen mit dem Schutz unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Lehnen Sie unseren Antrag bitte nicht leichtfertig ab, nur weil er von der AfD kommt. Linksextremismus muss endlich ebenso verurteilt und geächtet werden wie andere Extremismusformen auch. Setzen Sie ein klares Zeichen für Meinungspluralismus und Demokratie. Werden Sie Ihrer Verantwortung für unser Land gerecht und unterstützen Sie diesen Antrag. Sauber. Ja, vor allem ganz ungewohnt AfD, ohne halt dieses ständige Austeilen wollen, sondern er hat einfach mal Fakten. Apropos Fakten, es wurde ein Faktencheck verlangt. Im Mai 2017, in einer Nacht, wurde um 1.15 Uhr ein Brand in der Riga Straße gemeldet. Dort ist die Polizei dann eingetroffen, hat einen brennenden Stuhl vorgefunden, hat begonnen, diesen zu löschen. Und dann kamen die mutigen Jungs von der Rebellenfront mit 15 Mann irgendwie aus der Toreinfahrt und fingen an, mit kleinen Pflastersteinen in Kopfhöhe zu werfen. Am Ende musste eine Einsatzhundertschaft geholt werden. Läuft. Und die hat die dann in das Gebäude zurückgetrieben. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Ja, also, das mit dem Stuhl, daran hatte ich mich auch noch erinnert. Ja. Ah, guter Quellencheck haben wir da. Ein brennender Stuhl. Das ist so wie so einen schlechten Flügel, wo einer ein Steinchen wirft und dann geht der Gegner dahin oder das Monster oder so. Ja, aber gibt es echt wenig zu kritisieren, muss ich sagen. Ja, klar. In der Rede. Oder nichts eigentlich. Fand ich gut und würde ich so auch fordern. Natürlich halt auch mit dem Bekenntnis, das er am Anfang abgelegt hat, dass man Rechtsextremismus genauso, also man soll keins von beidem in irgendeiner Art glorifizieren. Fertig. Ja. Also, gibt genügend Möglichkeiten, ja, sich in die Politik einzubringen in der Demokratie. Es mag zwar alles immer mühselig und gammelig sein, aber so schwer das den Leuten vielleicht auch fällt, die Regierung bildet genau das ab, was die Mehrheit denkt. Und sowas kann man ändern, sowas dauert aber halt 5 bis 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Du brauchst ein Netzwerk von Leuten, du musst in verschiedene Redaktionen reinkommen, du musst Politik machen. Du kannst so einen Karren wie in Deutschland locker rumreißen, nur die meisten Leute denken halt, ja, ich gründe jetzt eine Partei und dann helfen mir die Medien, neue Volkspartei zu werden. So einfach ist es halt nicht. Sondern du brauchst einen Plan, der halt mehrere Jahrzehnte verfolgt wird. Und da scheuen sich dann mehrere Jahrzehnte, Ebel, wir sind doch in 12 Jahren eh tot. Ah, stimmt. Na, der Extremismus ist auf jeden Fall, sagen wir mal, die Sensibilisierung dafür ist auf jeden Fall sehr stark gelaufen, für eine Seite sozusagen. Ne? Die aktuelle Gefahr sehe ich halt, die hat er ja auch angesprochen, sehe ich darin, dass halt Antifa sich mit Fridays for Future so in den Köpfen der Leute ein bisschen vermischt. Und dass das dann halt auch, und wir haben ja schon gesehen, dass auch bei Fridays for Future auf einmal Kapitalismus abschaffen, System abschaffen etc. auftauchen und dass das dann noch hochfähiger gemacht wird dadurch praktisch. Stimmt das, also, dass sie letztens mit so einer Wellegeste aufgelaufen sind? Habt ihr das gesehen? Dass sie mit diesen verkreuzten Armen irgendwie aufgelaufen sind? Weil dieses Extinction Rebellion auch ein X als Zeichen hat oder so? Das ist eine Sanduhr. Ja, fucking hell, ist doch schon egal. Also das mit den gekreuzten Armen kenne ich nur von Pink Floyd. We don't need no education. Okay. Aber zur Luisa Neubauer gibt es auch ein interessantes Soundbeitchen. Sie hat ein Interview im Freitag, also der Freitag, abgeliefert. Und da hat der Interviewee sie gefragt, der Kommunismus ist ... Fragezeichen. Und da hat sie geantwortet, Gramscis unerfüllter Traum. Wo ich mir halt auch dachte, ach, ja, kulturelle Hegemonie aufbauen. Da bin ich jetzt auch mal einen Faktencheck, Ebel. Ja, warte ich. Ja, habe ich parat. Dann schick mal rüber. Weil warte, das ist das Allerbeste. Dann können wir gleich reingucken, ist in der Gruppe. Nee, und bei dem Kommentar, da denke ich mir halt auch, weißt du, Luisa Neubauer, ich finde es toll, wenn Menschen Erfolg haben und sie ist auf jeden Fall eine gute Lobbyistin. Sie hat sich mit dem Lindner getroffen, sie kennt den Taz, Redaktionsleiter und so. Sie macht es ziemlich gut mit dem sich in Szene setzen und ich will da ihre Fähigkeit per se, obwohl sie Politik macht, die ich nicht mag, jetzt nicht kleinreden. Aber ich finde es halt irgendwie lustig, dass sie halt auf der Kommunismus ist, Gramsci so der erfüllter Traum sagt, wo ich halt dann schreie, ja, das ist Ökomarxismus und mit kulturmarxistischen Strategien und Taktiken. Und dann heißt es, ja, Ebel, du bist ein One-Trick-Pony, was immer denselben Satz sagt. Aber es ist halt, ich weiß nicht, halt. Es folgt halt einem Muster und dem immer gleichen Muster und die immer gleichen Ideen, die halt umgesetzt werden von Linken. Und ja, deswegen sage ich auch, solche Dinge funktionieren in der Demokratie und eine Gegenbewegung funktioniert auch, nur müsst ihr euch halt das abgewöhnen, dass ihr in einer Wahlperiode denkt, sondern ihr müsst halt in 10, 20 Jahren denken. Also, das ist halt das Ding. Da der Kommunismus ist, Gramscis unerfüllter Traum. Ich habe schon wieder rote Angst. Du hast rote Angst? Warum denn? Ich habe ganz viel rote Angst gerade, Ebel. Ja, guck mal da unten, Toskana oder Krim? Krim, da habe ich Bekannte. Dö. Und wer ist schon Sushi vegan? Also bitte. Sushi vegan? Das ist wie Döner ohne Fleisch. Wenn du das isst, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Oh. Welchen Song würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen? Das, die Frage versteht sie nicht, kann ich mir irgendwie. Na ja, gut. Das ist halt die Luise. Inseln gibt es doch nicht mehr in Zukunft. Also mit Inseln, wo gibt es denn sowas? Ich würde dir ein Nibelungenlied nehmen. Ha. Ach, na ja. Das hast du zweimal gehört, dann wird ja auch langweilig. Über ein langes Lied, wenn man mehr von hat. Tubular Bells. Sollte der Kapitalismus überwunden werden, dafür müssten wir erstmal darüber sprechen, von welchem Kapitalismus wir hier reden und durch was er ersetzt werden sollte. Ich würde dafür mindestens 3 Kaffee einplanen. Ja. 3 Kaffee werden ersetzt von einem Kapitalismus. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben wieder einmal einen wunderbaren Antrag der AfD hier zu behandeln. Und ich muss Ihnen sagen, Ihr Timing ist wirklich außerordentlich bemerkenswert. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der das Bundesamt für Verfassungsschutz und das BKA massiv die Stellen hochfährt in der Rechtsextremismusprävention. Erst vor kurzem... Das fand ich schon mal geil, ne? Die haben da ewig nach geschrien, dass es angeblich nicht ernst genommen wird oder so. Und jetzt ist die Tatsache, dass sie da Stellen aufstocken, jetzt ein Beweis dafür, dass es nötig ist, da Stellen aufzustocken oder was? Ich find's eh schon mal frech, in eine Debatte über die Antifa reinzugehen, zu sagen, ja, die Rechtsextremismusbekämpfung. Thema verfehlt. Whataboutism. Hören wir doch so oft. Und warum? Warum jetzt hier? Herr Baumann, hören Sie bitte zu. Sie machen sich ja selber lächerlich. Erst vor kurzem hat ein bekennender Rechtsextremist Walter Lübcke erschossen. Und heute, machen Sie bitte Ihr Twitter auf, und heute hat Mike Moring eine ähnliche Morddrohung erhalten aus genau dem gleichen Lager. Und Sie machen ja eine Debatte zur Antifa. Aus genau dem gleichen Lager. Das ist kein Populismus, wenn man sowas sagt. Das hat er genau nachgeprüft, das kam aus dem gleichen Lager. Vor allem ohne eine richtige Ermittlung kannst du das eh nicht feststellen, von wo eine Drohung herkommt. Kann auch ein Doch, Fake der Herr von der sein. CDU kann das, das ist wie mit dem CO2 bei der Greta, der kann Täter sehen. Die leuchten dann so rot und blau und gelb wie in Assassin's Creed. Ohne, dass die Person das selber nicht zugibt und zu dumm ist, darüber zu reden, kannst du das nicht feststellen, ohne eine ordentliche forensische Untersuchung, von wo das kommt. Also das ist lächerlich, das in den Raum zu stellen, also dass man das auf Anhieb sieht. Also, weil du kannst auch ein linker, genialer Hacker sein und dich also ausgeben, wie du möchtest. Du kannst ein Anarchist sein, du kannst ein Troll sein und dich wie ein Rechter ausgeben oder wie ein Linker ausgeben. Im Internet ist das easy machbar. Deswegen bin ich bei den Drohungen immer so, ja, das ist halt unziviler Diskurs und das mag ich nicht. Aber den direkt jemanden in die Schuhe schieben, kann auch einfach jemand sein, der sagt, I just want to watch the world burn. Also muss gar nicht motiviert sein, sondern einfach nur, ich will Chaos sehen, weil for the lulz, because I can. Also, ja. Es braucht nun wirklich keine AfD in diesem Haus, um uns zu erklären, wie man den Rechtsstaat schützt, insbesondere auch vor Linksextremisten und der Antifa. Denn, hören Sie ja, das macht es egal, aber dass es nötig ist, ist auch klar. Natürlich haben wir ein Problem mit der Antifa in unserem Land und das diskutiert auch keiner. Und... Es wird Ihnen gefallen, warten Sie doch einfach ab, Sie geben mir nur mehr Redezeit. Das Problem der Antifa ist auch bis hierher in unseren Deutschen Bundestag vorgedrungen, denn die Linke unterhält maßgeblich die Kontaktstelle Soziale Bewegung. Und dort sagt sie selbst auf ihrer Homepage, wir sorgen mit dieser Kontaktstelle dafür, dass Proteste auch der Antifa bei uns gehört werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, ich frage Sie, warum gibt man einer Organisation Gehör, die unsere Polizisten verletzt, Autos anzündet, Politiker bedroht und öffentlich die Sicherheit unseres Landes gefährdet? Seit Jahren wird die Antifa vom Verfassungsschutz beobachtet und das zu Recht. Heiligendamm, die EZB-Eröffnung und der G20-Gipfel in Hamburg haben gezeigt, wozu die Antifa mit all ihren Untergruppierungen fähig ist. Das ist ganz klar abzulehnen und auch verfassungsfeindlich. Dennoch hält die Vorsitzende, die amtierende Vorsitzende der Linkspartei, ich sehe sie gerade nicht, Frau Kipping, das nicht davon ab, im Nachgang des G8-Gipfels folgendes Zitat zu äußern. Die Gipfelproteste haben bei mir zu einem großen Vorrat an Zuversicht geführt. Das macht mutiger und radikaler. Meine Damen und Herren, bei den Protesten, bei dem Gipfel in Heiligendamm wurden über 1.000 Menschen verletzt, darunter 430 Polizisten und 30 Polizeibeamte, darunter schwer. Was ist das für ein Demokratieverständnis, meine lieben Damen und Herren von der Linkspartei? Sie haben der Antifa ein verlässliches Sprachrohr hier im Herzen unserer Demokratie geschaffen. Doch, warten Sie. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich ist es auch nicht übel. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Möglichkeit dieser Zwischenfrage. Wir beobachten ja in der letzten Zeit diverse Demonstrationen der Initiative Unteilbar, teilweise angemeldet von Anwälten der Roten Hilfe, vom Verfassungsschutz beobachtet, organisiert von der deutschlandfeindlichen, linksextremistischen und verfassungsfeindlichen Gruppierung der Antifa oder Antifa-Gruppierungen, von der interventionistischen Linken unter anderem eben auch. In Dresden ist bei einer solchen Demonstration Herr Olaf Scholz, der Vizekanzler, wie auch Herr Ralf Stegner und andere maßgebliche Persönlichkeiten der Linken, Roten und Grünen dabei gewesen. Und ich würde Sie gern fragen, wie Sie das beurteilen, dass Ihr Koalitionspartner mit wesentlichen Persönlichkeiten hier bei einer solchen Veranstaltung mitläuft. Das würde doch viele Menschen in diesem Land interessieren. Dankeschön. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Die Antwort ist ganz klar, und das ist übrigens dieselbe, die die CDU seit ihrer Gründung immer wiederholt. Wir arbeiten mit keinen Extremisten, weder links noch rechts zusammen, und wir verurteilen jeden, der sich davon nicht distanziert. Das ist eine ganz klare Aussage. Damit Sie nicht denken, das ist hier eine einseitige Schelte der Linkspartei. Wir haben nicht nur ein Problem mit der Antifa hier im Deutschen Bundestag, wir haben auch ein Problem mit den Neurechten der identitären Bewegung und der sogenannten rechtsextremistischen Szene, denn Sie, liebe AfD, geben auch diesen ein Sprachrohr. Und Sie sagen in Ihrem Antrag, Sie arbeiten weder mit den Rechten noch mit den Linken zusammen und Sie möchten gerne, dass alle Arten von Extremismus verurteilt werden. Leider ist es so, seit Ihrer Zeit hier im Deutschen Bundestag haben Sie nicht einen einzigen Antrag gestellt, der da lautet, Rechtsextremismus bekämpfen oder die identitäre Bewegung bekämpfen. Das haben Sie nicht getan. Und das lässt mich zweifeln das muss man an Ihrer machen, wirklichen Intention. Weil das Programm mit den 120 Millionen von Demokratie leben noch nicht fett genug ist. Warum? Ja. Fuck nochmal. Ich meine, man kann sich für den Hunger oder gegen den Hunger in Afrika engagieren, aber sich gegen den Hunger in Los Angeles zu engagieren zum Beispiel, ist halt Blödsinn. Und genauso in einem Land, was schon 120 Millionen im Jahr ausgibt, um sich gegen rechts zu engagieren, kann man auch mal nach den Linken fragen. Wieso ist das Blödsinn? Da gibt es jede Menge Leute, die auf der Straße leben. Ja, aber es ist in dem Sinne ja jetzt nicht, es ist nicht aus logistischen Gründen so. Das ist ja ein eigenes kapitalistisches Problem in den USA. Aber das Essen wäre da. Es ist nicht wie in Afrika, wo das Essen einfach dann nicht da ist. Das meine ich. Ja. Wegen mir können wir Los Angeles ersetzen durch Beverly Hills. Der Hunger in Beverly Hills. Das ist sicher nicht so viel. Wenn dem also so ist, dass es Ihnen hier nur darum geht, einseitig auf ein Problem hinzuweisen, dann muss man sich die Frage stellen, welchen Sinn macht Ihre Debatte heute? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht um die Landtagswahl in Thüringen geht. Mag sein, aber dann muss ich Sie enttäuschen. Denn wer sich wirklich von Extremismus abgrenzen will, der verurteilt sowohl die Rechten als auch die Linken. Und das nicht nur mit Worten und auch mit Taten. Und das macht aktuell nur die CDU, meine Damen und Herren. Welche Taten hat denn die CDU getaten? Sie hat den NSU groß werden lassen. Nein, keine Ahnung. Ja, und diesen Frieden, diesen Koalitionsfrieden, wo man dann nichts kritisiert, was irgendwie das Frauenministerium da verzapft hat in den letzten paar Legislaturperioden, also ist jetzt auch nicht gerade super Man hat den Extremismus der Frauen nicht bekämpft. Nein, ich habe bei der CDU kommt mir immer so dieser englische Satz, Conservatism is progressivism with a tempo limit in den Kopf. Wo ich mir denke, ja, läuft CDU. Macht ja schon. Aber ich fand es schade, dass er in seiner Aufzählung, dass er nicht gesagt hat, dass wir auch Probleme mit radikalen Libertären haben. Das fehlt in Deutschland. Also ich will nicht, dass die was machen, aber dass wir auch ein starkes libertäres Lager hätten und nicht nur links und rechts. Das ist irgendwie, ich fühle mich da allein gelassen. Das haben die noch nicht verstanden, glaube ich. Es gibt rechts, es gibt links und das Weltraumaffentum. Genau. Aber das war, und vor allem er hat jetzt so diesen AfD-Stil eigentlich gefahren, ne? Mit dem so ein bisschen persönlich, so ein bisschen schnippisch und so, den die eigentlich immer fahren. Merkwürdig. Ich komme zum Schluss. In Thüringen regiert momentan die Linke in einer rot-rot-grünen Regierung und somit sitzen dort die Sympathisanten der Antifa in der Regierung. Ich bin der festen Überzeugung, das muss sich am 27. Oktober ändern. Und dafür drücke ich Mike Moring mit seiner Thüringer CDU fest die Daumen und wünsche ihm alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Unter Hinweis auf Ihr Alleinstellungsmerkmal gebe ich jetzt das Wort der Kollegin Linda Teuteberg, FDP-Fraktion. Was war das jetzt für ein Witz, den ich nicht verstanden habe? Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Schutz von Rechtsstaat und Demokratie, der ist uns Freien Demokraten wahrlich wichtig. Da brauchen wir keinen einäugigen Antrag der AfD dafür. Und gleichzeitig ist wichtig, der Rechtsstaat und die Demokratie, die werden von verschiedenen Seiten gefährdet. Von rechts und von links, auch von religiös motiviertem Extremismus. Und so einäugig der Antrag ist, so richtig und wichtig ist es, auch Linksextremismus in Deutschland zu bekämpfen. Es gibt ein Problem mit linker Gewalt, das ist nicht schön zu reden, und ein Problem mit extremistischen Strukturen und Organisationen. Da ist nichts aufgebauscht, wie manche meinen, und der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, darf auf keinem Auge blind sein, auf dem Rechten nicht und auf dem Linken nicht. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das wirklich selbstverständlich ist und dass auch auf der linken Seite dieses Hauses extremistische Entwicklungen in diesem Spektrum ebenso ernst genommen werden. Ich erinnere an die bürgerkriegsähnlichen Szenen in Hamburg. Und wer auf dem linken Auge blind ist, der kann dann auch weniger glaubwürdig, ganz berechtigt vor rechtsextremer Gewalt und Extremismus warnen. Es gibt... Na, aber es gibt das, nämlich das wäre der Idealzustand. Aber in unserem Land geht das ganz toll, dass man vor Rechtsextremismus warnen kann und Linksextremismus auch noch gutheißen. Oder sie hat ja eben selber dieses Zitat von Manuela Schwesig angesprochen, das sei ein aufgebauschtes Problem, Linksextremismus in Deutschland. Man kann das sehr wohl. Im ordentlichen Parlament würde das nicht passieren, aber da ist sie nicht. Ja, und die Leute sehen ja auch den Linksextremismus quasi als einzige Möglichkeit, gegen den Rechtsextremismus vorzugehen. Was ein Trugschluss ist. Also, ja, kann ich nur den Kopf schütteln. Also, das ist einfach nur meine Straßenmiliz, die ist in Ordnung und die werden die andere fiktive oder reale Straßenmiliz kaputt schlagen. Und die Sache ist halt die, wenn du dann mit Milizendenken ankommst, steht es halt um die Demokratie schon mal gar nicht mehr so gut, weil halt bewaffnete Straßengruppen, es sind halt nicht so ideal für Demokratie. Eben. Ja, die haben halt noch ihren Weimar-Scheiß in den Knochen. Genau. Und sind halt der Meinung so, das wäre damals alles prima gewesen, wenn Deutschland kommunistisch geworden wäre, einfach. Und ja, aber das weiß kein Mensch, was dann gewesen wäre, ob das besser oder schlechter gewesen wäre oder so. Das ist absolut nicht. Ja, ein paar Jahre später ist Deutschland ja dann zum Teil kommunistisch geworden und wir wissen, dass das nicht viel besser war. Also, klar, das heißt, weniger Todesopfer, aber... Schon, ja. Aber es sagt ja keiner, dass das, wenn das früher gekommen wäre, nicht schlimmer gewesen wäre. Also, es war ja quasi... Ja, da kann man ja dann den Russland-Vergleich ziehen, im Zweifelsfall. Oder also, den China-Vergleich. Es wäre immer so gekommen, dass irgendeine kleine Gruppe von gut vernetzten, mächtigen Leuten das Ding gekapert hätte, wie es bei jeder gewalttätigen Revolution ist. Ja. Also das ist ein Marker von allen totalitären Regimen, dass die Leute, die ideologisch dran glauben, dass es die größten Trottel sind und dass du da einfach nur kleine Elitennetzwerke hast, die sich die Macht untereinander aufteilen und Privilegien sichern. Ja, und auch beim Stalin fängt bei vielen Leuten ja die Erinnerung erst da an, wo er die Nazis besiegt hat, aber nicht da, wo er mit denen paktiert hat. Ja, das Ding ist ja auch, du kannst ja sogar auch zu Lenin gehen. Also Lenin, also die hatten ja das erste Gulag ein paar Wochen nach der Revolution hatten sie das schon am Laufen. Und Trotzki hat sich auch dafür eingesetzt, dass man, wenn die Rote Armee, wenn sich einer umdreht, dass es sofort erschossen wird. Also ich. Ja, das ist ja eh so. Trotzki wird auch immer so als, ja, aber wenn Trotzki, aber nein. Nein. Es wäre ganz genauso gelaufen, weil man kann sich auf die Dauer in so einem System nur mit Gewalt an der Spitze halten. Ja, sonst kommt jemand, der weniger Skrupel hat und macht dich weg. Ja. Eine ethische Überlegenheit irgendeiner Variante des gewaltbereiten Extremismus auf keiner Seite. Hat sie gerade ethisch und oder ethnisch gesagt? Ethisch. Wichtig ist deshalb übrigens auch, dass wir einerseits, und das geschieht ja auch hier im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss, in Untersuchungsausschüssen, dass wir sensibel sind, auch für extremistische Entwicklungen oder Strukturen, aber auch die Mitarbeiter unserer Sicherheitsbehörden, unserer Polizei nicht unter einen Generalverdacht stellen, sondern gerade denen, die in schwierigen Konfliktsituationen zum Beispiel Versammlungsrecht durchsetzen und verteidigen, die für unseren Rechtsstaat ihre Knochen hinhalten, denen den Rücken stärken und sie politisch nicht alleine lassen mit unserem Verhalten, unseren Statements. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, das bedeutet allerdings, das Gewaltmonopol des Staates nicht in Frage zu stellen, von keiner Seite, und übrigens auch immer öfter Redefreiheit durchzusetzen. Auch da, wo sich manche anmaßen, durch Lärm, durch Blockaden zu unterbinden, dass Veranstaltungen stattfinden, dass Meinungen, die legitim sind und im verfassungsrechtlichen Rahmen sind, aber nicht ihrer Meinung entsprechen, blockiert werden, auch da sollten wir für Redefreiheit eintreten und öfter das Hausrecht ausüben. Bravo. Bravo. Und deshalb bleibt es dabei, zwei Grundsätze sind wichtig gegen andere Antidemokraten. Das wird in so Diskussionen viel zu wenig gesagt, dass halt es neben der Antifa auch noch weitere Einflüsse gibt, die halt unsere Gesellschaft formen, obwohl sie eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, wie diese Cancel Culture, wie dieses Getue an den Universitäten, wenn die falschen Professoren lehren und so. Demokraten zu sein, macht einen selbst noch nicht zum Demokraten, dazu gehört mehr, und das Gewaltmonopol des Staates ist nicht in Frage zu stellen, ohne Wenn und Aber. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Teuteberg. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Uli Kreutsch, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe manchmal so den Eindruck, als wäre ich hier oftmals am Rednerpult, um was zu den schrägsten Anträgen zu sagen, die so von Ihnen kommen. Jetzt eben, Herr Hess, haben Sie sich selbst die Krone aufgesetzt, dass Sie Fridays for Future, eine Bewegung, in der sich junge Menschen engagieren, denen die Zukunft dieses Planeten nicht egal ist, sondern die sich für die Zukunft dieses Planeten engagieren, mit Straßenblockaden und Randale in Verbindung bringen und dass sie über diese Bewegung sagen, dass man sie im Keim ersticken muss. Das ist schon wirklich der Gipfel von dem, was ich von Ihnen hier gehört habe. Habt ihr das gehört? Ich habe es nicht gehört. Hat er wirklich im Keim ersticken gesagt? Weiß ich nicht genau. Und wenn, dann war es eine gute Idee. Wenn, dann war es bezogen auf die Extremisten, die es unterwandern. Er hat ja gesagt, dass die es unterwandern. Also. Ja, eben. Also, okay. Luisa Neubauer meinte ja auch hier Flughafenblockaden und so. Solche Aktionen wollen sie unterbinden. Aber den Keim, das ist ein bisschen zu spät. Luisa Neubauer hat nicht gesagt, solche Aktionen wären auch okay. Ja, ja, also sowas sollte man unterbinden. Also das meinte ich ja. Also dass gerade Luisa das gesagt hat. Und dass der AfD-Mann meinte, dass man sowas unterbinden sollte. Also wenn die Leute nicht mehr nur demonstrieren, sondern auch mit ihren Aktionen irgendwelche beschissenen Plätze und Gebäude einnehmen, also für einen kurzen Zeitraum einnehmen, hört sich so krass an. Aber halt, Flughafenblockade ist pfui, pfui. Und dass der Herr mit der Zwischenfrage eben die Initiative unteilbar als unredlich darstellt, das waren hunderttausende Menschen, die für ein freies Land, die für Demokratie und ein Miteinander gekämpft und demonstriert haben, dass sie sowas in Frage stellen. Das sagt viel aus über ihren wahren Charakter. Ist nicht die Demokratieannahme gerade unter den Jungen ein großes Problem, dass viele sagen, sie hätten gerne eigentlich eher eine Diktatur und ein Social Credit System und solche Sachen? Ist es nicht gerade eigentlich so, dass die jüngere Generation massives Demokratieverständnisproblem hat? Also, und mal davon ganz abgesehen, dass man, wenn man jung ist, halt auch einfach nicht so helle ist. Also ohne das böse zu meinen. Ich war auch nicht helle. Das wäre mir ehrlich gesagt so ein bisschen neu. Also weiß ich jetzt nicht, wo diese Umfrage jetzt war, aber auf jeden Fall, das Unteilbar waren ja auch nicht nur junge Leute. Das ist ja jetzt nicht Fridays for Future. Und das Unteilbar war eher gruselig, mit wem man da so alles rummarschiert ist und gesagt hat, man ist unteilbar. Ne? Also das wurde ja auch von vielen Seiten scharf kritisiert, diese ganzen Islamverbände, die da irgendwie mit dabei waren und so. Die halt und die vielen auch, Palästina fahren. Ja, genau. Also das ist ja eher das Problem an der Stelle. Aber er baut doch einen Strohmann auf. Er baut sich da jetzt einen schönen Strohmann, den er verhauen kann, weil der Antrag von der AfD ist, hat er ja am Anfang auch schon gesagt. Aber eigentlich ist das eine Frechheit. Der wird von uns bezahlt dafür, damit er sich Gedanken macht über das, was da auf den Tisch kommt. Und nicht, dass er sich vorher schon überlegt, oh, das ist ein AfD-Antrag, da schwafel ich jetzt lieber mal von irgendwelchem Zeug. Ja. Also ich finde, das ist nicht das, wofür wir ihn bezahlen. Ja. Wirklich. Keiner stimmt. Sie haben das ja gestern im Innenausschuss schon mal gesagt, dass Sie Fridays for Future als durch Linksextremisten unterwandert sehen. Heute geht es jetzt darum, die Antifa zu ächten. Und ansonsten, wenn Sie über Extremismus reden, dann geht es bei Ihnen ja um islamistischen Terrorismus. Über Antisemitismus sprechen Sie auch nur im Zusammenhang mit dem Islam, obwohl über 90% aller antisemitischen Straftaten von rechts kommen. Das ist einfach eine glatte Lüge. Also, das möchte ich mal sehen, worauf er sich da stützt. Also es sei denn natürlich, ja klar, von rechts. Also hier graue Wölfe und so sind auch rechts. Ist doch Nationalisten. Ja, aber mir fällt dazu immer dieser Tweet ein, so, wenn ein Afghane in München den Hitlergruß zeigt, ist das dann auch rechts? Und die Antwort der Polizei, München, ja, das ist auch rechts. Sehr gut. Okay. Das ist halt, ich traue euren Statistiken nicht. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Niemand meldet Antifa-Sprayereien, jeder meldet Hakenkreuz-Sprayereien. Dabei ist es die gleiche Tat, außer dass das eine noch verfassungsfeindliche Kennzeichen benutzt, das ist aber was anderes. Aber die Sachbeschädigung ist eine wie die andere und müsste beides als PMK links bzw. rechts gewertet werden. Wird es aber nicht. Wir haben tausendmal mehr Antifa Graffitis ja. als Hakenkreuz-Graffitis. Gibt auch so genug Beispiele da, wie Statistiken ja nicht gefälscht, kannst du gar nicht sagen. Die sind ja so angelegt worden, dass sie das gewünschte Ergebnis bringen. Die sind ja von vornherein so gemacht worden dann häufig, dass er ganz anders bei rauskommen kann, so ungefähr. Das nächste also, Ding ist ja, es gibt ja unter Feuerwehrleuten auch hin und wieder Brandstifter. Und genauso gibt es halt bei dem Rechtskampf gegen Rechts halt auch eine Tendenz, die jetzt relativ klein ist, aber dass du eben halt selber irgendwo hingehst, was sprühst und dann kriegt dein Verein Unterstützung. Das ist Faschos kein Antifa, ne? Ist klar. Ja, so ein Stück weit bin ich da, deswegen mit den Symbolen weiß ich nicht. Wenn jemand in Flagranti erwischt wird, gut. Einfach nur das Zeichen an der Wand haben, wer weiß, wie das da hinkommt. Weiß ich nicht. Also, wenn es nach mir ging, würde man den ganzen Sprayern irgendwie richtig den Garaus machen. Ich finde es so hässlich, wie unsere Städte aussehen. Es kotzt mich jeden Tag an, wenn ich diese scheiß Text sehe. Diesen Leuten sollte man echt mal das Handwerk legen. Warum kriegt man das nicht hin? Man kriegt so vieles hin. Aber bei anderen Sachen interessiert man sich gar nicht dafür. Die Hände abschneiden oder so. Naja, aber ich würde die arbeiten lassen. Also ja. Arbeitsstunden, richtig. Müssen 1000 Parks gepflegt. Ja, wir müssen das auch machen, ja. So Sozialstunden wird es auch schon mal geben, ne? Aber das, ja. Ja, aber du musst ja halt erwischen und das guckt ja keiner. Dein Tag und steht der Master und sagt, das ist Taram. Ja, Hand ab. Genau. Ja, aber guck mal, echt, diese Tags, die haben keinen Wert. Gar ja, keinen. Das sagst du, für andere Leute vielleicht schon. Also ich finde die jetzt auch nicht so hübsch, aber das ist halt, ja, es liegt im Auge des Betrachters, sagen wir es mal so. Ich finde es auch bekloppt, also zum Beispiel bei mir in der Nähe hat auch einer irgendwelchen Dreck auf den Boden gesprüht, irgendeine Parole und ja, denke ich mir auch so, wird dann halt irgendwann weggemacht und solange müssen sich die Leute den Kram jetzt angucken, also ist halt so. Schön, jetzt was anderes. Sie haben hier seit Jahren keinen einzigen Antrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingebracht. Wo ist Ihr Antrag zum Verbot von Combat 18? Sie wissen ja genauso wie alle hier im Haus, dass das ein rechtsterroristisches Netzwerk ist, das Verbindungen zum NSU genauso hat wie Verbindungen zum Mord an Walter Lübcke. Herr Kollege Lange, ja, aber die wissen alle Bescheid, ne? Jetzt, aber das mit dem NSU, das kannst du doch, wenn überhaupt, nur den Leuten unterschieben, die zu dem Zeitpunkt an der Macht waren. Und nicht unbedingt den ideologischen näheren Leuten, weil ja das vom Verfassungsschutz aus so ein bisschen aus Ruder gelaufene Überwachungskampagne war. Also, das würde ich eher, also SPD und CDU unterjubeln wollen. Also, wenn man fair sein wollen würde. Also, aber ja. Kopfschütteln. Wenn es Ihnen ernst ist mit der Bekämpfung von Extremismus, wo ist Ihr Antrag für mehr Geld für das Bundesprogramm Demokratie leben, das Projekte für Demokratie und gegen Extremismus? Meinte ich ja vorhin schon. Stattdessen. Ja. Wo ist Ihr Antrag für mehr Geld für mehr Demokratie leben? Ja. Das ist ja auch das Allergeilste. Das musst du machen, bevor du im Bundestag irgendwas machen darfst. Bevor dich irgendwer ernst nimmt, musst du nur einen Antrag gestellt haben. Aber bücken, bitte. Ich möchte übrigens ein Lob aussprechen an den Zuschauer X-Ray Enraged, der das gute Spredose Rektal einführen Gesetz vorgeschlagen hat. Ja, das Gute ist okay, ja. Also so würde ich es kaufen. Ja, aber guck mal, Demokratie leben, da gibt's, also wir sind ja auch mal von der Organisation schon die Liste durchgegangen, was für verschiedene Gruppierungen unterstützt werden. Und an sich ist ja so ein starker progressiver Einschlag nicht zu verkennen. Und dann stellt sich die SPD hin und sagt, ihr als AfD, warum unterstützt ihr kein Social Engineering, um die Bevölkerung im Overton-Window nach links zu verschieben? Aber das ist aber nicht gut mit dem Extremismus. Also, das ist aber unglaubwürdig, da müsst ihr aber nochmal an euch arbeiten. Ja, ja, also und die CDU macht es ja dann und deswegen mag ich dieses Sprichwort mit Conservatism is Progressivism with a Tempo Limit, weil ja, ich bitte kein Demokratieleben. Ich finde Demokratie gut, aber ich finde das Demokratieleben-Programm nicht gut. Wir könnten ja Demokratieleben machen, nur ich finde, dann sollte 50-50 oder sagen wir 30-30 hier, also. Ja, ein Drittel gegen rechts, links und religiös. Ja. Und das Geld müsste dann aber auch zweckgebunden nur an die Organisationen, die sich gegen sowas engagieren, vergeben werden und nicht irgendwie die Hälfte an die Amadeo Antonio, weil die ja für alle da ist. Ja gut, die Hälfte kriegen die ja jetzt nicht. Ne? Also, und wenn man aus Versehens dann doch Extremisten unterstützt, dann gibt es dafür ein Jahr Freiheitsentzug in Form von Gefängnis. Weil das kann mit der Politik auch nicht sein. Also jedes Mal haben sie dann irgendwie so einen Verein, der sich da um Gelder bemüht, der dann am Ende eigentlich auch für Verfassungsschutz überwacht wird, wo ich mir denke, ja Leute, ich keine Ahnung. So, bitte nicht die Falschen finanzieren. Und Chris, wenn man, ich wette mit dir, wenn man guckt, wie die Verbindungen sind bei den geförderten Vereinen, wette ich mit dir, dass du 50% kriegst. Ja, die Wette würde ich nicht annehmen, weil das ist so easy. Könnte halt gut sein. Nee, das glaube ich nicht. 50% sind es nicht. Das sind über 100 Millionen. Wir hatten erst einmal durchgeguckt, diese Vereine. Das ist auch sowas wie das Deutsche Rote Kreuz mit bei und so. Also, die haben jetzt keine Verbindung zur AA-Stiftung. Ja, aber die Deontologie-Stiftung kriegt irgendwie 1,5-2 Millionen oder sowas im Jahr. Mehr nicht. Ja, ich meine, es ist immer noch viel zu viel, ist schon klar. Aber nicht 50% davon. Ja, gut, die Stiftung selber kriegt 2 Millionen, aber die Unterprojekte von der AA. Ja, die haben natürlich ja auch noch Stiftung oder Unterprojekte. Nee. Ja, das stimmt, ja. Ja, die ganze Demokratie leben 100 Millionen. Über 100 Millionen mittlerweile. Ja, und über 10 oder sowas, ja. Aktuell ich dachte, die Frage ist, für die Bundes- ob die IRS jetzt 50% davon kriegt. Und das ist ja eher nicht der Fall. Ja. Nee. Gut. Zentrale für politische Bildung, die nächste Organisation, die für Demokratie kämpft und steht, wie kaum jemand anderer, zu halbieren. Ich sage. So, und spätestens jetzt bin ich absolut für den Antrag. Also kann mir keiner erzählen. Bundeszentrale für politische Bildung hatten wir ja auch schon so oft mit irgendwelchem Humbug. Schon allein die Tatsache, dass die irgendwie Bücher von der Caroline Ehmke und wie heißt diese andere Tante hier, Stokowski und sowas da irgendwie vertreibt, ist ein absoluter Grund, warum es diesen Blödsinn nicht braucht. Oder hier letztens dieses Gaming-Ding mit der Banaschuk drin und so ein Zeug. Ne? Also das braucht kein Mensch. Tun, also und das hat auch überhaupt nichts zu tun mit Aufklärung, weil das ist Verklärung, das ist Bullshit-Reden, das ist den Leuten Quatsch erzählen. Also sind sie hinterher dümmer als vorher. Und das ist nur, damit irgendwelche Leute da ihren, also nicht nur, nicht die ganze Abteilung, aber ein großer Teil von dieser Abteilung sind auf jeden Fall kann man auf jeden Fall ganz gut streichen. Und da ist es wiederum so, dass die AA-Stiftung da auch drin hockt, unabhängig von Demokratie leben, weil Bildungsträger von der Bundeszentrale für politische Bildung ist die Amadeo-Antonio-Stiftung definitiv auch mit anderen Leuten. Also die Amadeo-Antonio hat 300.000 Euro gekriegt im 2017. Von ja, Demokratie und ich bin hier projektbezogen, das ist schon richtig. Ja, das muss man dann gucken, was, wo, wie, dann auch. Mühsam zusammensuchen, ne? Das also jetzt von Demokratie leben oder von der Bundeszentrale oder von allen zusammen? Das war aus Demokratie leben. Ja, okay, also darauf kommt auf jeden Fall noch was von der Bundeszentrale für politische Bildung, weil die da halt eben auch Bildungsträger sind. Ja, und halt garantiert auch noch über, wie Mammon schon sagte, über die vielen Unterprojekte und Untergruppen, die Amadeo übers ganze Land verteilt hat. Wie dieses Ding da hatten wir doch letztens erst in Thüringen an der Uni, dieses Institut. Retten gegen rechts oder sowas, machen wir mal. Tanzen gegen rechts. Ich sage Ihnen, Sie sind die allerletzten in diesem Haus, von denen wir uns Ratschläge zur Extremismusbekämpfung abholen. Und Sie, Frau von Storch, weil Sie schon wieder so aufgebracht sind, Sie sind es doch, die einen Film oder ein Buch wie Die Welle so umgedeutet hat, dass sogar der Regisseur dieses Films deutlich oder klarstellen musste, dass es in diesem Film um Faschismus geht, dass er mit diesem Film vor Faschismus warnt und nicht vor Klimaaktivisten oder Linken, wie Sie das behauptet haben. Das ist ja auch nur ein Vergleich, du Idiot. Also, ja, und wenn die wirklich dasselbe Zeichen machen, irgendwie Handzeichen und ein ähnliches Zeichen auf der Flagge haben, dann ist das schon auch naheliegend zum Vergleich, wa? Nee. Ja, genau. Außerdem ist Faschismus Kommunismus mit Essen. Ich kenne ja... kommt dann demnächst auch ständig Quentin Tarantino und weist Leute darauf hin, dass ihre Hitler-Vergleiche nicht stimmen, oder was? Ja. Ja, genau. Ich mag den Uli. Bete, dass seine Feinde lächerlich sind. Also, um das nochmal zu sagen, um den Kampf gegen alle Extremisten geht es Ihnen ganz bestimmt nicht. Rechtsextremismus wollen Sie nachweisbar und offensichtlich nicht bekämpfen. Das ist gut aufgehoben bei den Demokraten. Was? Kannst du das Bayern aber froh sein, du? Nicht zuletzt was ist das aber für ein Quatsch? Also, ich meine, man kann der AfD, es gibt sicherlich Leute in der AfD, die Sympathien für den rechten Rand haben. Aber ich glaube, es gibt genauso auch Leute in der AfD, die genau das, was der Mann vorhin von der AfD gesagt hat, nämlich Extremismus, ist von keiner Seite gut, die das denken. Und da jetzt so zu tun, als wäre die ganze AfD praktisch irgendwie der parlamentarische Arm der identitären Bewegung, von denen ich übrigens noch keine angezündeten Autos oder zusammengeschlagenen Leute gesehen habe, so wenig ich diese Leute mag von der IB, umso weniger kann ich ihn jetzt rechtlich gewaltmäßig irgendwo an den Karren fahren, wie man es der Antifa dann halt doch kann. Ja, aber die Gesellschaft hätten die auch schon gerne umgebastelt, dass das weniger demokratisch und schon gar nicht liberal ist und so, ne? Also so ganz ja, generell. Ich, wie gesagt, ich hege keine Sympathien für die IB, aber zeigt mir halt, wo sie halt schon wirklich Leute gefährdet haben. Und bei der Antifa kann man den Punkt machen, dass wir da schon genug Fälle haben, wo sie schon wirklich Leute gefährdet haben, dass man in Aktion treten könnte. Wenn man die IB so gefährlich findet, ist die Antifa, wirkt die Antifa eigentlich noch gefährlicher, weil die ist größer und gewaltbereiter. Sozialdemokratie, der Kampf für Demokratie, für ein freies und solidarisches Land sozusagen in der politischen DNA liegt und das seit 156 Jahren. Und deshalb sage ich für meine Fraktion, dass alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Sozialdämonen. Land und auf der ganzen Welt... Die Sozialdämonen! Ich glaube, das sollte Sozialdemagogen heißen. Sozialdemontage, wie damals beim Schröder. Antifaschisten sind. Und ehe meine Redezeit nochmal schon abgelaufen ist, will ich noch kurz sagen, das mit den No-Go-Areas haben Sie ja auch verwechselt, Herr Hess. Das hat man nämlich noch vor kurzem national befreite Zonen genannt. Und das waren keine Linksextremisten, die in diesem Land Zonen geschaffen haben, in denen der Rechtsstaat nicht gelten hat, sondern das waren diejenigen, die ich eher auf Ihrer Seite sehen wollte. Da macht auch ein Anglizismus noch keinen Sommer. Ja, Entschuldigung, Uli, du kennst aber deine Kollegen aus Berlin, die offenen Drogenhandel gedulden und die auch gegen die Riga-Straße halt nicht vorgehen, obwohl da widerrechtlich ein Haus besetzt wird und so weiter und so fort. Was ist denn mit denen? Ja, außerdem hat er es nicht irgendwie verwechselt oder so. Ich meine, nationalbefreite Zone, das klingt eher nach... So nach dem Motto, hier gibt es keine Nazis oder so. Nee, nationalbefreite Zone war No-Go-Areas von Rechten. Also. Im Osten vor allem halt. Okay. Ja, weißt du, wenn sich Neonazis zusammentun, auf ein Kleindorf ziehen und dann sozusagen ein kleines Dorf mit 100 Einwohnern ziehen, 50 dazu und dann hast du ein rechtes braunes Dorf. Und das nennen die dann nationalbefreite Zone oder was? Ja, genau. Hol mir mal eine Flasche Bier. Also, klingt irgendwie widersinnig, aber gut. Ich will zum Ende sagen, schenken Sie den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land reinen Wein ein. Zeigen Sie ihnen und sagen Sie es doch offen, was Ihr wahres Gesicht ist. Sie grenzen aus, Sie verbreiten völkisches Gedankengut und Sie sind antibürgerlich, um den Bundespräsidenten zu zitieren. Sie sind die Feinde der Demokratie und der Freiheit in diesem Land. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, weiß ich nicht. Völkisches Gedankengut. Wisst ihr, was mich daran stört, ist einfach, wir haben Reproduktion outgesourced. Wir haben nie groß darüber gesprochen. Man weiß nicht mehr, ob die Geburtenrate überhaupt, ob man die hochbekommen kann. Aber so an sich, dieses einfach nur zu sagen, das ist völkisch, damit tust du die komplette Debatte ersticken lassen. Und irgendeine Partei muss halt das auch in die Debatte reintragen. Wo ich mir halt denke, Leute, ich keine Ahnung, ich fühle mich jetzt nicht bedroht von der AfD, wenn ich sage, ja, was ist mit der Geburtenrate? Also, aber das muss man zulassen in der Debatte und das nicht gleich in den völkischen Flügel und die Ecke stellen. Also ja, dann alle so ein paar Hammer in der Hosentasche so ungefähr, die sie da rausholen für die AfD, ob das zum Thema passt oder nicht, ne? Finde ich auch mal ätzend. Völkisches Gedankengut oder wie man früher sagte, CDU, CSU. Ja, ne? Also, das ist ja doch das Schlimme, dass hier Standpunkte, die noch vor 20 Jahren völlig klar vertreten wurden und offen und auch von Angela Merkel vertreten wurden. Und mit denen regiert der Mann von der SPD, der Quatsch, wie er ist. Multikulti, ja? Ist gescheitert. Ja, ich erinnere da nur dran. Also, genau, dann Özil als Weltmeister gratuliert. Ne? Multikulti, ja. Ist gescheitert. Das ist einfach, das ist ein billiges Schmierentheater, das doch auch jeder durchschaut. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die das versuchen. Jeder denken, also wer nicht in der neuen Schule des 21. Jahrhunderts... Bei Stalin hat das auch geklappt, komm, das muss man mal versuchen. Ja, bei Stalin waren die meisten Leute irgendwie Bauern, Kulaken oder... Also das ist aber in einem modernen Staat mit 50 Jahren Bildungsgeschichte und so nicht mehr möglich, glaube ich. So eine Legende zu erzählen. Ich hoffe es zumindest. Kurzintervention erteile ich dem Kollegen Hess, AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Kollege Grötsch, die Wiederholung von Unterstellungen, Lügen und Unwahrheiten, die machen Sie nicht wahrer. Herr Grötsch, Sie haben offensichtlich und im Übrigen die anderen Vorredner auch den Antrag nicht gelesen. Er bezieht sich nämlich explizit auf alle Extremismusformen und da lesen bildet, bin ich so frei und zitiere die Ziffer 1 und 2. Der Deutsche Bundestag stellt fest, der Deutsche Bundestag bekennt sich zu einem antiextremistischen Grundkonsens und erkennt dazu an, dass der gesellschaftlichen Polarisierung nur effektiv begegnet werden kann, indem man sich gemeinsam und in glaubhafter Form gegen alle extremistischen Strömungen rechter, linker oder islamistischer Art einsetzt. Ziffer 2, für einen glaubwürdigen Kampf der Politik gegen gewalttätigen politischen Extremismus distanziert sich daher der Deutsche Bundestag. Damit legt man den anderen ja auch ein bisschen das Wort in den Mund. Ne? So, wir haben ja gesagt, wo wir alle hinterstehen müssen oder so. Jetzt stellen sie sich gefälligst dahinter. Oder so. Das ist ja ein Vorschlag, deswegen wird ja drüber debattiert. Aber nur so geht's. Und ich finde, ist relativ wasserdicht formuliert und darum geht's ja auch vor allem. Ne? Dass du halt Leute auch Sachen ablehnen lässt. Ja, normalerweise wird aber irgendwas irgendwie ein Gesetzesänderungsantrag oder sowas besprochen und da verstehe ich jetzt nicht so ganz, was da in der Beziehung hinterstecken soll an Fleisch, weißt du? Ich sehe nicht so richtig Fleisch dahinter, sondern irgendwie mehr so die Bemühungen, die anderen da zu irgendwelchen Aussagen zu nötigen oder eben einen Grund zu finden, auf die zu zeigen, nur die haben das nicht unterschrieben, weil sie keine Ahnung. Ja, aber wo ist das fucking Problem zu unterschreiben, dass du keinen Extremismus von links, rechts oder aus der religiösen Ecke haben? Das ist, denke ich, das, was ja, der das Effekt ist, dass man sich halt nicht so gerne von Leuten irgendwie zu Unterschriften irgendwie drängen lässt, wenn es nicht nötig ist. Ja, aber so funktioniert ja Demokratie. Die einen sagen so. Ja, wenn es ein Gesetzesantrag ist, ja. Ne? Wenn da nichts hinter ist, kein Fleisch, wenn da kein Gesetz hintersteckt, dann nicht, finde ich. Ich weiß nicht, ist da was hinter? Soll da was geändert werden? Das ist eine Erklärung des Bundestages praktisch, dass man sich distanziert. Ich meine, das ist was Symbolisches, klar. Die AfD würde sich von den Grünen auch nicht eine Erklärung irgendwie diktieren lassen. Das meine ich. Das gut, aber die Grünen sind auch institutionalisierte Hochverräter. Zu Grünen fällt mir ein, ich hatte ja mal ganz zu Anfang meiner Twitter-Zeit eine Unterhaltung mit Jutta Dittfurt. Weiß nicht, die Älteren werden sie kennen, ehemaliges grünes Urgestein. Und dann wurdest du geblockt, oder? Ja, und zwar wurde ich geblockt, weil sie irgendwie gesagt hat, das könne man nicht, den Kampf gegen rechts könne man nicht der Polizei überlassen. Und ich habe sie dann gefragt, wen sie denn dann mit Vollmachten ausstatten will. Die Antifa? Fragezeichen, Lachsmiley. Und dann schreibt sie zurück, genau die. Die haben Erfahrung. Und dann hat sie mich geblockt. Ja, das ist ja, halt schon heftig. Ich erinnere mich noch an Piratenpartei 2014, wo da auch Berliner Piraten irgendwie geschrieben haben, von wegen, nee, ich brauche die Antifa, weil sonst bin ich nicht sicher, wenn ich hier in Berlin irgendwie rumgehe, weil die Polizei, die reicht ja nicht. Und dafür gibt's doch jetzt die Bürger. Da sind eh Rechte drin und so und deswegen brauche ich die Antifa. Läuft. Läuft. Meine Straßenmiliz ist gut. Deine ist gegen die Demokratie, meine ist für die Demokratie. Versteh das doch bitte. Fresse eintreten für die Demokratie. Ja, Bundestag in aller Deutlichkeit von jeglichen Strömungen, die das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip sowie das staatliche Gewaltmonopol in Verkörperung durch die Polizei und Sicherheitsbehörden und der Justiz in der Bundesrepublik Habt ihr die Zwischenrufe gehört? Haben die da eine Ziege im Bundestag, die immer Höcke, Höcke ruft? Naja, ich finde das schon nicht ganz falsch, diese Anmerkung, ehrlich gesagt. Ja, natürlich nicht. Wie gesagt, also es gibt diese Elemente in der AfD genauso, wie es diese Elemente in der Linkspartei nach links gibt. Ich sage nur Julia Schramm. Ja, also es gibt, klar, es gibt Extremisten in allen Parteien wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber hier hinten, er ist auch wieder unser Mr. Burns. Hast du wieder ein schönes Standbild von Mr. Burns gemacht. Der denkt gerade, das redet nicht so ein Blödsinn. Eigentlich wieder Zeit für unsere Zuschauer, einen Screencap zu machen und das gelb anzumalen. Der ist echt der Beste. Deutschland ablehnen. Herr Grötsch, so wie die AfD sich glasklar von Rechtsextremismus distanziert, so würde ich mir eine Distanzierung Ihrer Partei vom Linksextremismus wünschen. Herr Kollege Grötsch, ich sehe, Sie wollen antworten. Sie haben das Wort. Sehr gerne, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hess, Sie sind doch der Wolf im Schafspelz. Das macht es doch nicht besser, dass Sie hier zum wiederholten Male sagen, dass Sie gegen alle Arten von Rechts, vom politischen Extremismus sind. Das wissen doch die Menschen in diesem Land, dass Sie gegen alle Formen von Extremismus schreien, nur gegen die eine nicht, weil das diejenigen sind, die Sie doch tragen, die Sie hier hereingetragen haben, zu meinen großen Bedauern. Und es sind hoffentlich die demokratischen Kräfte in diesem Land, die sich hier auch wieder hinaustragen. Das Statement gibt doch gar keinen Sinn. Ja. Er hat gerade den AfD-Wählern unterstellt, ein Level von Demokratieablehnung zu besitzen, dass, wenn das wirklich zutreffen würde, wir längst eine Revolution hätten. Also sorry, das ist an den Haaren herbeigezogen. Du brauchst 3,5% der Bevölkerung eines Landes, um ein bestehendes System über den Haufen zu werfen. Wenn diese Demokratieablehnung, die er unterstellt, zutreffen würde, dann holla die Waldfee. War das also irgendwie 15% oder so? Nee, 3,5% brauchst du. Also okay. Ich kann die Studie raussuchen. Haben sie runtergesetzt. Inflation oder so. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, also er hat ja im Prinzip gerade gesagt, alle Leute, die die AfD gewählt haben, lehnen die Demokratie ab und sind rechtsextrem. Ja. Ja, finde ich schon stark, auf jeden Fall. Also, ich habe es nicht gewählt, ich habe es nicht vor, aber definitiv nicht. Also. Vielen Dank. Ich weise vielleicht auch eine Vorsicht darauf hin, dass wir alle gleichzeitig was dazwischen rufen wollen, man außer einem lauten Gemurmel nichts verstehen kann. Insofern wäre eine Rangordnung bei den Zwischenrufen leicht angebracht. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Kanan Bayram, Bündnis 90. Ja, aber ich halte auch dann immer an, Herr Kubicki. Also die Kritik an meiner Führung hier kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Martina Renner. Gut, dann bei den vielen Kreuzen, die ich hier habe, erhält die Kollegin Renner, SPD-Fraktion, das Wort. Jeder nur ein Kreuz. Oh, nicht mal SPD Linke. Also die Kollegin Martina Renner, Fraktion Die Linke. Ich freue mich nicht, letzter Tag. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es liegt nun tatsächlich in der Natur der Sache, dass eine Partei von notorischen Antidemokraten, Antisemiten und Rassisten ein Problem mit Antifaschismus. Was? Warum schlägt die Frau gleich so sehr auf die Linke ein? Ich meine, Antisemiten, Antidemokraten, Rassisten, so wie viele Leute, die ich bei der Linken sehe. Reflexion ist nicht so das Thema bei denen. Und auch halt auch wieder Thema verfehlt. Erst zwar hast du einen Anstecker an von der Antifa, wird auch noch Thema werden, nehme ich an. Weil das darf man nämlich eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite, du fängst an, über die AfD zu reden. Warum? Es geht um die Antifa, Martina. Weiter einzugehen. Stattdessen möchte ich auf die unheilvolle Tradition der Abneigung gegenüber linker Politik und Antifaschismus im Besonderen hinweisen. Diese Tradition und die damit einhergehende Gleichsetzung von Antifaschismus. Nein. Linke Politik ist nicht gleich Antifaschismus. Antifaschismus ist klar ein Teil linker Politik, aber man kann das nicht, man kann auch das eine ohne das andere haben. Man muss kein glühender Nazi-Hasser sein. Der irgendwie Nazis aufs Maul brüllt, sobald er kann. Und man kann trotzdem links sein. Man kann trotzdem akzeptieren, dass da auf der anderen Seite Menschen stehen, Martina. Und nicht Leute in brauner Uniform. Ihr bezeichnet Leute als Nazis. Keinen von denen habe ich bisher irgendwie in einer SS-Uniform gesehen oder in einem braunen Hemd oder so. Ach. Von rechts und links. Die ist verheerend, geschichtsvergessen und falsch. Wer käme eigentlich auf die Idee, Holocaust-Leugner und Holocaust-Forscher für zwei extreme Positionen zu erklären, zwischen denen die Wahrheit hier. Das meine ich jetzt, was ist da bei dem Thema zu suchen? Das ist so ein Quatsch, ne? Ja, jetzt irgendwie. Ja, und außerdem Holocaust-Forscher ist auch ist auch keine Kategorie, in der nur gute Menschen versammelt sind. Also es gibt sicherlich auch genug Leute, die da Zweifel am Holocaust haben, die ihr auch ganz sicher nicht mögen werdet, die auch in diese Kategorie fallen würden. Ja, wer forscht, muss ja irgendwie einen Zweifel haben oder so. Und dann gibt es noch so Leute wie diese Alte da, die übrigens auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung damals gesprochen hat, von der Soros-Universität, die irgendwie der Meinung ist, wir brauchen Gender-Aspekte im Holocaust-Erinnerungen, wo ich auch sage, das finde ich unmöglich und braucht man nicht. Wir brauchen kein intersektionale Holocaust-Erinnerungen. So, der Holocaust war schlimm genug, auch ohne Gender-Perspektive. Dankeschön. Wer würde behaupten, man müsste mit beiden Seiten reden? Wer würde sagen, die Verfechter des allgemeinen Wahlrechts sind gleich zu behandeln wie deren Gegner? Es gibt Werte, für die es sich einzustehen lohnt. Falsches Äquivalent. Dämlicher Vergleich. Ja, sorry. Was ist das allgemeine Wahlrecht? Ist das allgemeine Wahlrecht auch Wahlrecht für Leute, die keine Staatsbürger sind? Ist ja allgemein. Nee, sie meinen einfach als Beispiel, man kann halt dagegen sein, dass die Leute alle wählen dürfen, oder man kann halt dafür sein. Also so Demokratie, es geht wieder um Demokratieablehnung. Sie will zeigen, wie die Stimmen. Und die Geschichte lehrt uns, keine Wahrheit ist für sich stark genug, dass wir auf ihre Verteidigung verzichten könnten. Die Geschichte. Wow, keine Wahrheit ist stark genug, dass wir auf deren Verteidigung verzichten können. Und das zum Thema Antifa. Wow. Ja. Sehr viel Pathos. Antifa, ohne dich gäbe es einen erneuten Holocaust. Wow. Ja, klar. Ja, eben, also was ich vorhin schon meinte, die stecken halt fest in diesem ganzen Weltbild, ist halt so, ja, wenn wir in Weimar damals gewonnen hätten, dann wäre alles einfach rosig geworden und dann hätten wir auch nie ein Problem gehabt und quasi unsere Thesen sind halt eben alles Antithesen zu allem Bösen dieser Welt und Stalin hat nur uns von Hitler befreit und weiter ist nichts passiert. Und die wird es immer bleiben. Eine dieser Wahrheiten ist, wer die Ungleichheit der Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer zugeschriebenen Kultur, ihrer sexuellen Orientierung behauptet, egal ihrer zugeschriebenen Kultur, was soll das denn sein? Also, das ist schon wieder so eine Konstruktion. Ja. Ich schreibe dann islamisiert, war das doch, glaube ich, bei der Republik. Nee, das ist auch die postkolonialistische Rhetorik, dass die Leute kulturalisiert werden. Also, dass sozusagen die Leitkultur eine Identität für die Muslime schafft. Wir haben keine Kultur, die kriegen eine aufgestülpt, ne? Genau. Ja, ich habe das eher so verstanden. Ja, genau, das ist so, wir konstruieren unser Bild von denen nach dieser Kultur so ungefähr. Ja, das meinst du ja auch. Also, dass wir Bösen halt die Weißen und so, die kulturalisieren halt alle Leute, vollkommen egal, ob die überhaupt sich da zugesehen fühlen und so. Aber auf der anderen Seite, ich meine, dieses ganze Parteiergreifen für irgendwelche Ideologien, nur weil diese Ideologien von Leuten vertreten werden, die irgendwo dunklere Hautfarbe haben, als wir nicht in Europa leben oder so, das ist doch gerade dieser Kram, den sie jetzt hier quasi anprangert. Das ist doch dieses Kulturalisieren irgendwie von Sachen, die damit erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und weil es eigentlich Ideologien sind, die man auch danach beurteilen kann, was die halt sagen und wollen. Und da nicht irgendwie so ein Identitätsdimension überhaupt reinbringen muss in diese ganze Scheiße. Ja, aber das ist ja schon länger so ein Push der Linken, dass man sagt, früher hat man halt über die Rassen irgendwie gelästert und heute über die Kulturen und deswegen sind das äquivalente Begriffe. Den Push, den sehen wir jetzt öfter. Ja, und auch die Religion halt, ne, was auch vollkommener Humbug ist. Recht. Mit solchen Leuten gibt es nichts zu diskutieren. Demokratinnen und Demokraten haben hier nichts zu gewinnen. Im Gegenteil. Demokratinnen und Demokraten brauchen nicht diskutieren, und da haben sie nichts zu gewinnen. Ja, wow. Bravo. Bitte keine Diskussion, bitte Gewalt. Das schönes Standbild. Also, läuft. Teil, wer hier nicht widerspricht, wer nicht klar Haltung bezieht, der versagt vor dem demokratischen Auftrag und vor dem Anspruch unserer Geschichte. Wer nicht mit uns gegen die AfD ist, der ist kein Demokrat, der ist ein Nazi, der wird gesteinigt. Was soll das? Wie soll denn da Politik funktionieren? Wir zahlen dafür, dass ihr arbeitet. Nicht, dass ihr euch wie Kinder im Kindergarten streitet. Ja, aber ich muss dazu nochmal sagen, es ist eigentlich egal, ob wir sie jetzt bezahlen, weil es gibt auch noch etliche Leute, die genau das Gleiche meinen wie sie, die wir nicht bezahlen. Und das ist auch nicht viel besser. Also, das ist ja nicht der... Die werden von Demokratie leben gefördert. Vielleicht auch das, ja. Aber auch viele Ehrenamtliche in den Parteien. Also es ist ja noch lange nicht so, dass jeder, der irgendwie in einer Partei aktiv ist, auch Geld bekommt vom Steuerzahler oder so. Die Mehrheit der Leute bekommt da ihr ganzes Leben lang kein Geld und bezahlt nur. Also ich spreche aus Erfahrung. Die Hetze gegen alles, was links ist. Die Hetze gegen alles, was links Hetze, ist. Hetze, Hass. Zeichnet seit jeher die Politik der extremen Rechten aus. Deswegen ist dieser Antrag auch nicht verwunderlich. Ja, ihr aber seid doch nicht mehr ganz klar. Ihr seid doch nicht mehr. Habt ihr Franz Josef Strauß vergessen? Ist der auch irgendwie rückwirkend zum Nazi geworden oder was? Habt ihr Helmut Kohl vergessen? Ist das auch rückwirkend ein Nazi? Die sind hart gegen linke Standpunkte vorgegangen. Viel härter, als es die AfD heute tut. Und viel offener und viel überzeugter, als es die AfD heute überhaupt tun darf. Boah, das kotzt mich an. Das ist ja, das kennen wir schon. Boah, das ist hier. Linke ist auch wirklich unwählbar geworden. Ja. Also, seit der Giese da weg ist und die Wagenknecht im Prinzip auch nichts mehr zu sagen hat, die Kipping das Ruder übernommen hat. Ja, und außerdem, man muss sich nochmal die alten Bundestagsdebatten da angucken, ne, wo sie den Wehner da irgendwie einen Kommunisten genannt haben und der dann da irgendwie da seine Rede gehalten hat, die dann alle rausgegangen sind, diesen ganzen Scheiß. Ne? Also da ist so diese legendären Szenen, sowas gibt es ja heute auch nicht mehr. Ne? Also, und viele von denen, also ich würde die schon fast Kommunisten nennen. Also auf jeden Fall nicht Demokraten, wenn ich sogar mit dem bösen Wort Kulturmarxismus. Also. Ja, die roten Ratten. Die roten Ratten mussten wir raustreiben. Ja, von 1998 bis 2002 hat sie Kulturmanagerin, war sie im Stadtteil Kulturzentrum Fuhrpark. Nachdem sie Philosophie, Kulturwissenschaft, Kunstwissenschaft und Biologie an der Universität Bremen studiert hat, aber ich finde leider nicht ihre Abschlussarbeit. Ich würde meine linke Hand darauf verwetten, dass in Sachen Philosophie und Kulturwissenschaft sie irgendwas mit Adorno, Horkheimer oder Marcuse zu tun hat. Stinkt sehr stark danach, ja. Wenn ich das schon lese, Philosophie und Kulturwissenschaft. Du hast doch Vorurteile darauf. Ja, habe ich. Aber zu Recht. Es ist eine Heuristik, die so oft Realität gut einschätzt. Ja, ich meine, das Zeug, was sie gerade redet, das ist ja auch wortwörtlich das. Also es ist ja auch so. Ja, manche Sachen, aber die in der Demokratie darf man nicht reden und so. Das ist genau diese Scheiße mit kein richtiges Leben im Falschen und diesem ganzen Bullshit. Genau. Zum Ziel, sondern sie trifft auch engagierte Christen, sie trifft Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, emanzipierte Frauen, Menschen. Die Linke 2019, denkt doch mal einer an die engagierten Christen. Kann denn nicht mal irgendeiner jemals an die engagierten Christen denken? Ja. Das ist ein eindeutiger Unterschied zu der alten SED. Minderheiten und Humanismus einsetzen. Kurzum, die rechte Hetze trifft am Ende nicht gegen links. Sie trifft alles, was nicht rechts ist. Und wer ihr beipflichtet oder nur an einen Funken daran diskussionswürdig findet, der gibt demokratisches Terrain auf. Und der gibt... Und wenn du auch nur einen Zweifel an der heiligen Mission unseres Kampfes hast, für die Demokratie mit Erhaltung, dann bist du eine Made und der Stiefel solle dich zertreten. So redet. Kein Millimeter rechts. Hat ja, eben, und das, was sie da eben gemeint hat, das ist einfach nur Projektion. Also das ist genau das von ihr in die andere Richtung, wo auch jeder sofort ein Nazi ist, der irgendwas von der Antifa, das hat man jetzt auch die Woche, wo das gewesen ist, war ja letzte Woche, da hat man es auch wieder bei Twitter gemerkt. Da waren ja auch etliche Leute aus meiner Blase, da irgendwelche FDP-Leute und so, die sich darüber unterhalten haben und halt alle gemeint haben, dass dieses Antifa-Ding einfach nicht geht. Irgendwie Selbstjustiz und so ein Zeug, so verfahren wir hier nun mal nicht im Land und das ist halt zu sehr ja, auf die Leute losgeht und so und denen irgendwas unterstellt. Und was haben die Leute gemacht? Sind sofort drauf losgegangen und haben den Leuten irgendwas unterstellt. Na, also, weil das ist halt das, was ihr macht. Also wortwörtlich. Das ist bei euch so. Jedes Ding irgendwie, was nicht ganz genau euren Punkt trifft, das ist sofort das Allerschlimmste und die Wurzel allen Unheils. Menschenrechter Gewaltpreis. Und das macht die weit verbreitete Haltung, die Antifa sei wegen ihrer extremen Position ebenso abzulehnen wie die Nazi-Kameradschaften, so gefährlich. Glauben Sie, die Sie im bürgerlichen Brustton der Überzeugung in den rechten Chor der Anti-Antifaschisten einstimmen, tatsächlich, der Rechtsruck macht vor Ihnen Halt, wenn die Antifaschistinnen und Antifaschisten besiegt sind? Die Geschichte zeigt, das werden Sie nicht tun. Stattdessen Moment sind die Gemäßigten die Nächsten, die freie Presse. Niemand spricht davon, die Antifa zu besiegen oder zu verbieten. Es geht darum, dass der Bundestag sagt, wir sind gegen alle Formen von Extremismus, auch die Antifa unter anderem. Ja, und darum das mit geht's. Dem Fleisch und so, ne, ich meine, das haben die ja gesagt, welches Fleisch da dran ist im Antrag. Die wollen ja nur die halbe Finanzierung für die Bundeszentrale für politische Bildung und wahrscheinlich noch alle möglichen anderen Sachen, ne? Also in diese Richtung, zum Beispiel mit Demokratie leben und so. Wie lebt man so mit diesem Grauen der Diktatur am Horizont jeden Morgen? Wenn du aufstehst, denkst du, ach scheiße, ich kann den Hitler schon sehen. Naja, das ist ja das, was die Leute morgens aus dem Bett bringt. Du meinst doch wohl nicht, dass die für ihre Kinder lebt oder so. Würde ich auch sagen. Also. Und wie kann man denn antifaschistisch sein, wenn man einfachen Bürgern die Autos anzündet? Was ist da drin antifaschistisch? Ja, weil ja das Auto, das wird mit Geld bezahlt und der Kapitalismus wird in den Faschismus und die Freiheit wird in den Faschismus. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Summa summarum. Es gab in der DDR ja auch nicht so viele Autos wie hier. Vielleicht und die eindimensionale Gesellschaft, die durch das große Spektakel beherrscht wird, das von der Kulturindustrie erschaffen wird und dann das falsche Bewusstsein im Menschen aufbaut. Nicht immer weiter vom Mikro weggehen. Kapitalismus ist Maskulismus, ist Faschismus. Die noch den Mut haben, ein Wort des Widerspruches zu wagen. Wir haben hier gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten die Chance verpasst, den Anfängen zu wehren. Dass wir heute diese Debatte führen, ist bitteres Zeugnis dessen Versagen. Die noch den Mut haben, da was gegen zu sagen, das ist gratis Mut. Irgendwas gegen Rechtsextreme zu sagen, da kommt kein Mensch und beschwert sich darüber. Im Gegenteil, da kommt der Leiter vom Kulturbüro und bietet irgendwie einen Projektauftrag an. Ja, eben, ja. Und wie viele Leute es alleine gibt, die sich für Experten halten in dem Bereich und dann so Scheiße reden, wie hier und da Gamer geht und so ein Kram. Ja. Oder halt auch einfach nur dieses Ding an die Wand werfen, davon, dass man mutig sein muss, halt linke Standpunkte zu sprechen, während halt der Chef der hessischen Filmförderung wegen einem Frühstück mit dem Meuten seinen Job verliert. Und da jetzt davon zu fantasieren, dass einen linke Standpunkte in Gefahr bringen könnten, finde ich doch schon ein bisschen geschmacklos. Aber wir haben die Chance, den Rechtsruck zu stoppen, und zwar gemeinsam. Statt also den rechten Hetzern auf den Leim zu gehen, indem wir Demokratinnen und Demokraten uns spalten lassen, stärken wir denen den Rücken. Ich bin am Ende. Die jeden Tag stärken wir denen den Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen: Danke, Antifa. Frau Kollegin Renner, dass Sie kurz zu mir rücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Revers einen Sticker der Antifa. Ich erteile ihr dafür einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung des Präsidiums des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen gegen Sie zu verhängen. Frau Kollegin Kipping, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die Zwischenbemerkung. Als nächste Rednerin spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Janan Bayram. Mann, wie sich da echauffiert wird darüber, dass er einfach nur das Hausrecht des Bundestages durchsetzt. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es ist nicht erlaubt, transparente Sticker, Armbinden, T-Shirts mit irgendwie Aufdruck politischem und solchen Sachen. Das trägt man halt nicht im Bundestag. Was hat der Kipping gesagt? Dass du einen Ordnungsruf kriegst? Keine Ahnung, was sie gesagt nicht. Hat. Aber von alten weißen Männern hat sie was gesagt. Echt? Ja. Oh. Geil, ne? Oh. Super. Kipping, ey. Das ist halt, warum ist niemand mehr bereit, sich um des lieben Friedens willen an Regeln zu halten? Das hatten wir ja letztens schon mit den Fahrradfahrern und so. Das treibt mich wirklich um. Weil nur so funktioniert es, wenn man sich an die Regeln hält. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das der Vergleich jetzt unbedingt stimmt mit den Fahrrädern. Aber ja, in dem Fall auf jeden Fall die Geschäftsordnung. Ich meine, die Geschäftsordnung wird ja auch von den Leuten da, die können die auch ändern, wenn sie es anders haben wollen. Ne? Also die haben ja da die Möglichkeit. Und das ist nun mal die Geschäftsordnung, die die da haben. Und deswegen müssen sie sich natürlich auch dran halten an die Regeln, die sie sich da selbst gegeben haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie das ändern wollen würden. Weil, naja gut, ich meine, es wird nicht passieren, aber die werden sich sicherlich denken, dass irgendwelche Leute von der AfD dann auch mit irgendwelchen Stickern da aufkreuzen oder so. Und ich meine, ja, also. Ja, ich hatte mal eine gesehen, die hat erzählt, dass sie im EU-Parlament ein Transparent aufhängen wollten. Irgendwas pro Abtreibung auch noch. So. Okay, ja, es gibt auf jeden Fall mal so ein Foto, wo die... Da gab es dann auch Ärger halt, ne? Es gab ja auch mal dieses berühmte Foto, wo ein paar Leute von den Grünen mit der Dingenskirchen hier von der Piratenpartei, die da in der letzten Periode im Europaparlament war, die stand dann auch mit so einer Antifa-Fahne. Ich hab schon wieder vergessen, wie die hieß, aber ihr wisst nicht. Ja, und letztens war doch auch so ein... Hatten wir doch hier diese Kinderveranstaltung im Bundestag oder Jugendveranstaltung, wo auch Leute dann Fridays for Future Transparente ausgerollt haben und dann auch darauf hingewiesen worden sind, dass das nicht geht. Naja. Ein Satz noch zu der Frau Renner. Sie meinte ja irgendwie, dass man mutig sein müsste oder so, solche Dinge auszusprechen. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Das stimmt ja, aber es gibt hier bei uns schon so eine Gegend, wo eben ziemlich viele Nazis wohnen und da muss man dann, wenn man auffällig links aussieht, sagen wir mal so, da muss man vielleicht schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also es gibt das auch so. Ja, mit Sicherheit. Aber generell, wenn sie meint ja auch generell in der Gesellschaft, genau. Und das stimmt einfach nicht. Und ich meine, das hat man da ja jetzt auch gerade in dieser ganzen Debatte gesehen. Der Kubicki ist irgendwie der Arschgeige jetzt wegen der Nummer und das zog sich ja auch die ganze Woche über auf Twitter noch weiter durch. Ne? Also dass alle möglichen Leute da auf ihn eingehauen haben, was ihm denn einfallen würde, da gegen Ordnungsruf zu erteilen. Aber wie ja gerade auch schon richtig gesagt wurde, es geht überhaupt gar nicht um den Antifa-Sticker an sich. Ne? Also das hätte auch ein anderer Sticker sein können. Und wir haben ja auch schon Ordnungsrufe gesehen wegen irgendwelchen oder angedroht und dann nicht mehr, weil der eine da seine Jacke dann zugemacht hat oder so. Wegen so einem transsexuellen... Ja, das wird vielleicht auch nicht mehr bemerkt. Ich habe jetzt letztes Mal gesehen, den Philipp Amthor, der hatte auch so einen kleinen Sticker, ich weiß nicht wovon, es wurde eben nicht so richtig wahrgenommen offensichtlich und dann hat auch keiner was gesagt. Aber wenn das so klein ist, dass man es nicht erkennen kann, dann hat es auch irgendwie keine Wirkung mehr, ne? Weiß ich nicht. Tja, kein Plan, vielleicht war das ja nichts Politisches oder so. Oder stand nur CDU drauf oder so. Ich denke mal, ihre eigenen... irgendwie eine Deutschlandfahne oder irgendwie die Parteilogos oder so gehen, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen vor allem auch nicht, dass sich Leute uniformieren und als einfarbiger Block irgendwo sitzen, weil wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja gut, aber das wäre dann vielleicht auch wieder was gegen die SPD, die ja damals zum Frauenwahlrecht da alle irgendwie in Weiß erschienen sind. Lustigerweise ja mit einem wirklich rassistischen Bild, weil dieses Weiß von der Frauenbewegung in Amerika, das hatte ja auch diesen Unterton von rassischer Reinheit, wegen die sich das angezogen haben. Die waren ja nicht der Meinung, dass die Schwarzen in Amerika überhaupt wählen sollten, Männer oder Frauen. Und ja, so viel zum Thema rassistische Symbole im Bundestag. Also. Hatten sie auch diese lustigen spitzen Kapuzen auf? Nee, die nicht. nur weiße T-Shirts. Da gab es doch kein Schnittmuster für. Ganz kurz, Frau Bayram, bevor Sie anfangen. Wenn Sie weitere Ordnungsrufe haben wollen, melden Sie sich. Sitzungsleitende Maßnahmen des Präsidenten sind der Erörterung entzogen. Das gilt grundsätzlich noch einmal. Ich halte es nicht für opportun, Sticker der Antifa im Deutschen Bundestag zu tragen. Scheiße, jetzt kriege ich ja noch von der falschen Seite Beifall. Es ist echt schade, dass der Hofreiter Toni nicht da ist. Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Bist du denn schon wieder? Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Ich würde die Mitglieder der AfD-Fraktion bitten, auch dieser Rednerin zuzuhören, selbst wenn es Ihnen schwerfallen sollte. Ja, lieber Herr Präsident, Nuschelt vielen oder wieso? Dank. Beim zweiten Mal ist es nicht nur gelungen, die richtige Rednerin aufzurufen, sondern auch meinen Namen richtig auszusprechen. Und dafür will ich mich nicht nur bedanken, sondern auch aufklären. Dieser Name kommt ebenso wie ich aus Anatolien. Oh. Und Sie alle nennen mich, wenn Sie den Vornamen rufen, Liebling. Was aber nicht heißt, dass ich Everybody's Darling sein will. Oh. Und bei all dem, was die AfD hier vorgetragen hat, habe ich mich gefragt, warum haben Sie eigentlich nichts dazu gesagt, dass der Mörder von Walter Lübcke Geld an die AfD gespendet hat? Wie sieht denn da eigentlich die Distanzierung aus, die Sie hier allen abverlangen? Es ist doch scheinheilig, wenn die AfD Linksextremismus bekämpfen will, aber selbst in ihren Reihen, in der Fraktion, im Deutschen Bundestag, den Chef der Identitären Bewegung, alte NPD-Kader und sonstiges Nazi-Geschnetz beschäftigt. Das ist doch in einer Art und Weise eine Missachtung, nicht nur unseres Rechtsstaats und der Demokratie, sondern auch aller Migrantinnen und Migranten in diesem Land. Ja, was soll das eigentlich? Ja, Frau von Storch, mir könnte auch egal sein, dass hier immer der alte weiße Mann mit seiner Hundekrawatte sitzt, aber es ist mir nicht egal, denn er macht den Kindern Angst. Er macht der den Kindern alte weiße Mann mit der Hundekrawatte macht den Kindern Angst. endlich mal eine politische Forderung. Ja, weg genau. Mit der Hundekrawatte. Das ist ein Statement, jawohl. Oh Gott, sag mal, was ist das für ein fucking Schmierentheater, das ich mir da angucke? Angst und Sie machen das auch, Frau Weidel. Das muss doch auch mal hier ausgesprochen werden. Und alter weißer Mann, die Frau Sie Weidel, ne? Sie lenken doch ab von Ihrer eigenen Verbindung zu den Nazis und anderen Kriminellen. Und Sie haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Sie gefragt haben, was ist diese Antifa? Und der wissenschaftliche Parlamentsdienst hat Ihnen doch gesagt, es gibt nicht die Antifa. Dann verstehen Sie es doch mal, Sie können doch lesen. Es gibt nur die Antifanten. In Ihrem Antrag steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sollen sich distanzieren von Strömungen wie der Antifa und ihren Symbolen. Und dann bin ich mal losgegangen und habe mal im Netz geguckt, was ist denn da so an Symbolen von der Antifa unterwegs. Da habe ich mich gefragt, oh ist Gott. Das ein Symbol der Antifa, aber das Symbole. In die Kategorie fällt, die Sie nicht haben wollen? Ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Oder Frau Kollegin, Frau Kollegin, bitte. Der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Ich weiß es nicht. Es Es ist unbestimmt, es steht nicht deutlich in Ihrem Antrag. Und wo Sie sich hier so schön aufregen, scheint die Antifa ja eine gewisse Wirkung zu haben. Und dann will ich nur noch mal abschließend sagen, gerade habe ich das gestern noch gelesen, dass es Leute in Ihren Reihen gibt, die auch im Rechtsausschuss sitzen. Die haben es doch schon versucht, den Rassismus, den sie in ihrem Herzen tragen, durch Prügel in ihren Sohn weiterzugeben und sind daran gescheitert. Ja, Herr Mayer, Sie sind damit gescheitert. Und auch für den Rest der AfD gilt, Sie werden scheitern mit diesem Rassismus, den Sie hier und in die Gesellschaft tragen wollen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, AfD, eure Kinder werden so wie wir. Und das ist auch gut so, bunt und vielfältig. Das ist so gut. Stellt euch mal vor, der Meuthen würde da stehen und würde sagen, Grüne, Linke, eure Kinder werden so wie wir. Was dann los wäre? Was hier los wäre? Ja, noch am besten noch in den Ton wie die Alte gerade. Also, kann ich auch nicht anders mal nachmachen. Also kann ich als Original stehen lassen. Alter Schwede, was ist das für ein Niveau? Was ist das für eine Art? Hier ist ein sachlicher Antrag gestellt worden. Ich weiß, ich klinge wie eine Gebetsmühle. Das ist Hass irgendwie, ne? Da ist ein Antrag gestellt worden, über den zu diskutieren ist. Und da schreibt man nicht alle Klischees, die man über den politischen Gegner kennt, einfach mal raus. Ja, und vor allen Dingen noch im Endeffekt der ganzen Sache auch noch recht gegeben, ne? Weil wenn es darum geht, irgendwie was im Bundestag die Antifa da bei den Leuten total beliebt ist und dann, ich habe hier einen Sticker und hier, guck mal, dieses Symbol, ärgert euch das? Das ist der Beweis dafür, dass ihr doof seid. Ich meine, und sie hat nicht mal mehr die drei Pfeile mitgebracht. Also... Frau Kollegin Weyra, ich glaube nicht, dass Sie die Wirkung Ihrer Rede dadurch unterstreichen, dass Sie die Usancen des Deutschen Bundestages verletzen. Das Hochhalten von Emblemen ist nicht üblich. Erstens, im Moment ist nicht üblich. Bitte lassen Sie mich einfach weiterreden. Und zweitens gehe ich davon aus, dass die Bezeichnung alter weißer Mann nicht altersdiskriminierend gemeint war, weil sonst müsste ich sehr intensiv darüber nachdenken, was ich mit dieser Klassifizierung anfangen soll. Warum nur altersdiskriminieren, Wolfgang? Als nächstes hat das Wolfgang. Wort der Kollege Michael Kupfer, CDU-CSU-Fraktion. Warum hat er nicht die Eier zu sagen, das ist rassistisch und altersdiskriminierend? Weil das ist es ja eigentlich. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Bayram, man muss ja nicht immer so leise sprechen, wie ich das mache. Aber ich hätte im akustischen Teil Ihrer Rede wirklich gern was verstanden, aber Sie haben so gebrüllt, es war einfach nicht möglich. Daher habe ich nur den optischen Teil gesehen und musste feststellen, dass Sie hier wirklich im Deutschen Bundestag allen Ernstes unter anderem Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen hochhalten. Das ist wirklich beschämend. Kolleginnen und Kollegen, das Toxische am Links... Toxische Linkshaftigkeit. Krass. Extremismus. Da kann ich jetzt nahtlos anknüpfen. Das Toxische am Linksextremismus ist die Annahme, es gäbe eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter Gewalt und zwischen gutem und schlechtem Extremismus. Es gibt aber keine moralische Rechtfertigung für Gewalt im Rechtsstaat und es gibt keine Rechtfertigung für Extremismus im demokratischen Staat. Die Tatsache, dass die Kollegin Renner das Kennzeichen der Antifa, einer Organisation, die die Akzeptanz von Gewalt predigt, sie selbst anwendet, hier getragen hat, brauche ich nicht weiter kommentieren. Es ist hinlänglich gemacht worden. Aber es ist wirklich eine Schande für dieses Haus, was Sie heute hier für eine Vorstellung geboten haben. Und über die pseudomoralische Aufladung von dümmlichen und dümmsten Parolen gäbe es in unserer Zeit vieles zu besprechen. Und damit komme ich jetzt zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Leider stolpern Sie aber mit Ihrem Antrag an diesem Kernpunkt, den es wert gewesen wäre, einmal zu beleuchten, geradewegs vorbei an die immer gleichen Mechanismen der Relativierung in Vergleichen. Und es ist zynisch, dass ausgerechnet Sie es sind, die sich mit diesem Antrag als Hüter unserer Demokratie zu präsentieren versuchen. Sie sind die größten Zündler, wenn es um extremistische Tendenzen in unserem Land geht. Sind das die Leute von der AfD, die überall Enteignung ohne Entschädigung in Berlin denken und vorbereiten? Sind das die Leute von der AfD? Sind das die Leute, die 120 Millionen in ungeprüfte Anti-Rechts-Sachen reinstecken und nicht wissen, wo das Geld überhaupt hinfließt? Eingeschränkte Abgrenzung an ihren Rändern nicht vollziehen. Sie schaffen es einfach nicht. Und ich will Ihnen an ganz konkreten Beispielen festmachen, wie Sie dieses auch hier in diesem Haus immer wieder abliefern. Nicht nur, dass es in Ihren Reihen Leute gibt, die Sie im Übrigen nicht nur dulden, sondern geradezu hofieren, die völkische Sprache wieder einführen und diese Sprache hoffähig machen. Und Sie alle sprechen sie immer öfter nach. Sie haben antidemokratische Rhetorik als Form ihrer politischen Kommunikation gewählt. Wer ankündigt, andere zu jagen, von Lumpenpack oder Volksverderbern spricht, lässt jedwede Form von Anstand im Umgang mit politischen Kontrahenten vermissen und definiert die Abgrenzung zum politischen Gegner in Feindschaft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die AfD muss sich andauernd Nazi nennen lassen. Aber wenn die da mal mit Lumpenpack kontern, dann ist der Ofen aber aus. Ich verstehe dieses Parlament nicht mehr. Beides Kollege von Latz, Bündnis 90 Die Grünen. Nein. In einem föderalen Staat wie dem unseren unterscheiden sich die politischen Sichtweisen auf ein Thema naturgemäß nicht nur nach Parteipräferenzen, sondern auch regional ganz erheblich. Und hinzu kommen in den letzten Jahren große Themen, die dieses noch erheblich aufladen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre unsere Pflicht, hier in diesem Hause die Dinge zusammenzuführen und nicht dauernd den Spaltpilz und das Trennende zu suchen. Und zum Letzten. Wir sind hier, um Lösungen zu finden, und zwar solche, hinter denen sich möglichst viele Menschen in unserem Land versammeln können. Wir müssen zeigen, wie es geht. Und nicht, wie es nicht geht. Und wir müssen Hoffnung machen, dass es geht. Auch das ist unsere Pflicht hier. Wir müssen das Beste hervorholen, das dieses Land zu bieten hat. Und der schärfste Vorwurf, der größte Vorwurf, den ich Ihnen in diesem Zusammenhang mache, ist, dass Sie das Gegenteil machen. Sie appellieren an das Niederste in den Menschen. Sie kultivieren Instinkte und Reflexe, anstatt dass Sie der sachlichen Aufarbeitung auch nur ein einziges Mal Raum geben. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen zum Abschluss, und das sage ich nach dieser Debatte an alle Seiten in diesem Haus, es gibt kein Thema, das die Spaltung der... Ja, und Instinkte und Reflexe finde ich übrigens als Partei, die so einen zähen Namen trägt, auch ganz lustig. Ich meine, wie viele Leute dafür sorgen, dass diese Partei gewählt wird, die sich mit politischen Dingen überhaupt nicht beschäftigen, aber einfach nur denken so, ja, ich bin ja ein Christ und das ist die Christenpartei und dann wähle ich die jetzt mal reflexartig. So. Naja. Traurig. Also ich meine, auch die Gegner der AfD spielen doch oft genug die Gefühlekarte. Ob das jetzt beim Aussuchen der Fotos der Migranten losgeht, so dass man halt ein bisschen die Frauen und Kinder zusammentreibt, bevor man das Bild macht, irgendwie. Also, ich sehe das nicht, dass irgendeine politische Richtung nicht mit Gefühlen und solchen, wie hat er es genannt, die niedersten Reflexe ansprechen arbeitet. Das machen alle. Gesellschaft rechtfertigt. Es ist kein Migrationsthema und kein Klimathema. Kein Thema rechtfertigt die Spaltung der Gesellschaft. Achten Sie bitte alle darauf, lassen Sie uns alle gemeinsam darauf wieder stärker Acht geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Ich glaube, er war bisher der mit dem wenigsten Sachbezug. Außer der Bayram vielleicht. Also, der hat ja, ja auch wieder nur über die AfD geredet. Sachbezug. Wäre schön gewesen, wenn sie ein bisschen drauf eingegangen wäre. Er hat ja am Anfang gesagt, dass die AfD mit dem Antrag am Thema vorbeigeht. Und da hätte ich ganz gerne gehört, was sie denn konkret anders hätten machen sollen. Er ist dann ja direkt. Naja, rechts. AfD-Bashing rufen, ne? Übergegangen, leider, ja. Nachdem er so viel Sinnvolles gesagt hatte. Naja. Ich wollte es noch kurz sagen, weil ich glaube, das war das eigentlich Vernünftige. Jetzt kommt ja wieder einer von der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete der AfD, ich wäre eigentlich ein leichtes Opfer Ihrer demagogischen Verführungsstrategie. Denn vor ungefähr 2 Wochen wollte ich auf einer Anti-AfD-Demonstration eine Rede halten und Leute, die eher im Antifa-Bereich sich bewegen, wollten aufgrund unserer differierenden Position in der Migrationspolitik das unterbinden. Das wäre jetzt der Moment leicht, Ihnen zuzustimmen, aber ich tue das Gegenteil und bekenne mich eindeutig eben zu diesen antifaschistischen Positionen. Ich bin aber auch froh, dass er die Geschichte erzählt, weil ich meine, wie verrückt ist das bitte? Also was waren denn die unterschiedlichen Positionen, dass Sie gesagt haben, alle Leute müssen sich in Deutschland niederlassen können und er gesagt hat, nee, vielleicht nicht alle? Und das ist ein Antidemokrat, den müssen wir alle härter, oder wie? Ja, aber auch vor allem, Sie haben mir dann gesagt, dass ich Unrecht habe und ich habe das eingesehen und ich stelle mich hinter das große Gute, oder was? Ist dann der Reflex. Nicht deine Meinung zu sagen, sondern doch lieber die Klappe zu halten. Hm, gute Idee. Brauchen wir mehr von. Ja. Und es war in dieser Situation niemand anders als unter anderem eine Stadtverordnete der Linken, die sich sehr wohl dafür einsetzte, dass ich reden kann, und ich tat es bei diesem Anlass. Das, was Sie hier versuchen, ist ein einfaches Spiel. Entweder, so denken Sie, stimmt man Ihnen zu und Sie verbreiten dann das als Zustimmung zu Ihrer Haltung, oder empört widerspricht man Ihnen und solidarisiert sich mit der Antifa und Sie skandalisieren das. Dieses Spiel wird bei mir aber nicht funktionieren. Das braucht man nicht skandalisieren, das ist ein Skandal. Also tut mir leid. Ja. Und deshalb ist heute Ihr Antrag einmal die Gelegenheit zu einer eiskalten Sezierung Ihrer Strategie, sozusagen einer Vivisektion. Die hat 2 Voraussetzungen. Das eine ist, Sie spielen immer damit, die niederen Instinkte im Menschen anzuspielen, den inneren Schweinehund, Neid und Missgunst. Das ist das eine. Das andere ist, Sie wollen gerade auch mit diesem Antrag im Mitte-Links-Lager Spaltung betreiben. Aber wir können im Ringen um Idealismus und Selbstwert zerstreiten, das sind wir gut drin. Ja genau, da braucht ihr die gar nicht für, das ist so klar. Also das haben wir ja mittlerweile schon gemerkt. Ich meine, wir sind ja auch nicht weit entfernt von diesem ganzen linken Milieu. Standbild, also. König. Ist sehr schön. Ja. Ja. Vor allem auch das mit den niederen Instinkten, das ist halt auch, wie der Mars schon meinte, das machen alle Parteien. Nur halt verschiedene Instinkte, die angesprochen werden. Warum hat denn Angela Merkel den Spitznamen Mutti, der manchmal abwehrend, manchmal zustimmend gemeint ist? Mutti. Ja, und denkt doch mal an eure Mutter. Der ist mal genauso hilflos ausgeliefert gewesen, meinst du? Ja, das auch. Nein, aber im Idealfall hat man ja wohlwollende Erinnerung an seine Mutter. Und dann die oberste Frau im Staate dann Mutti zu nennen, weiß ich nicht. Sind es keine niederen Instinkte, an die ja, Kinder oder einfach auch der also, Wunsch nach mehr Geld wird ja auch von der Linken, das ist ja auch ein niederer Instinkt sozusagen. Man könnte ja auch mit angefangen weniger damit, zufrieden sein. Die heute schon, ne, mit dem Mutti, was sie damit meinten, genau weiß ich immer noch, weiß ich auch nicht so richtig. Also ich würde sagen, dass in Sachen Framing und politischen Schlagwörtern die Person einen genialen Streich geleistet hat, die Mutti etabliert hat als Begriff. Ja, also, genial für Merkel aber, oder nicht? Ja, schon, ja. Also auf jeden Fall. Also sie ist eigentlich nicht mütterlich, hat keine Kinder und nichts, ne? Weißt wie Gottkanzler. Also, weißt du, Gottkanzler wäre theoretisch auch klug. Also, Um Gottes Gnaden oder so. Hm. Genau. Also, ja. Und deswegen, wenn eine Partei sagt, ja, niedere Instinkte, ja, in der Regel, ich habe mein Land lieb und alle Menschen und tralala, aber der überwiegende Anteil der Menschen gewinnst du mit 3-4 Slogans und das war's. Wie auch Trump mit Build the Wall, Drain the Swamp, Blocker abgewonnen hat, tut auch jede andere Partei mit 3-4 Slogans gewinnen. Wir schaffen das. Ja. Locker up. Also. Fedit wie Google. Ja, also. Aber gewiss werden wir uns nicht von der AfD spalten lassen. Ihre Methode, die Sie hier anwenden, nenne ich. Es ist aber doch auch Quatsch. Wir reden gerade gar nicht darüber, ob du dich von deinen linksextremen Freunden spalten willst. Wir reden über Extremismus. Aber gut, Helge. Einmal den AfD-schen Dreisatz der Volksverdummung. Erste Stufe ist, sie versuchen die Bruchstellen des Bürgerlichen oder scheinbaren Bruchstellen des Bürgerlichen zu finden. Sozusagen ein Anti-Antifa-Impuls, diese Unsicherung und die Angst. Darauf setzen sie. Stufe 1. Stufe 2, sie wollen die Strukturen, die antifaschistischen, prodemokratischen Strukturen im Westen, aber im Osten, die in vielen Städten sind, die wollen sie bewusst. Ja, die antifaschistischen, prodemokratischen Strukturen, ja, die sind heute vor 30 Jahren untergegangen, mein Freund. Diese prodemokratischen Strukturen da in dieser deutschen demokratischen Republik. 120 Millionen im Jahr, Chris. Ja, also. Das stimmt. Das war ja auch eher jetzt im übertragenen Sinne gemeint. Brustschwächen. Sie machen das mit Anfragen, sie machen das mit Klagen, sie machen das systematisch in vielen ostdeutschen Bundesländern. Das ist Stufe 2. Herr Kollege Long, eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Ja, ach, wissen Sie, ich bin ein Freund der Verlängerung meiner Redezeit und deshalb gestatte ich selbstverständlich eine Zwischenfrage. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben jetzt ein beeindruckendes Paradoxon vollbracht. Sie haben gesagt, die Antifa wäre demokratisch. Also in einem Satz könnten Sie das vielleicht mal aufklären, wie Sie das meinen. Also ist vielleicht das Anzünden von Autos, das Plündern von Geschäften, das Verprügeln von Polizisten, das Bewerfen von Polizisten mit Kot, das soll demokratisch sein? Danke. Bin sehr gespannt. Was man übrigens auch noch dazu rechnen kann, was ja in deutschen Medien kaum Widerhall gefunden hat, ist das Thema Hetzjagden auf Journalisten zum Beispiel beim G20-Gipfel. Ich sage hier nur den Tim Pool. Ja, da wurde ja bis heute nicht drüber geredet, in irgendeinem Zusammenhang. Und das ist gut dokumentiert, auch dass es von jemandem, der in der Antifa hier diesem Sören Kuhlhaber, seinen Künstlername, und der durfte sich hinterher bei Zapp dafür rechtfertigen und das wurde nicht weiter hinterfragt. Und ja, von dem Typen gab es auch schöne große Interviews bei links unten in die Media in der Vergangenheit, also als das Ding schon zu war, aber ich habe das noch im Archiv. Der ist da gut drin in dieser Antifa-Szene und der hat zu Hetzjagden aufgerufen gegen Journalisten. So viel zu dem Thema. Ja, vom Stil und von der Zielrichtung her ist es überall das Gleiche, ne? Ob es jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung ist oder die öffentlich-rechtlichen etc. So, ne? Aber schon am Strand. Meine Gegenfrage lautet, aber ich werde dann auch noch beantworten, wenn ich das richtig gelesen habe, einen antiextremistischen Antrag stellen, wie können Sie den stellen? Denn Sie sind ja selbst eine extremistische Partei, also stellen Sie einen Antrag gegen sich selbst. Oh, schön. Oh, habe ich überhaupt nicht. Die rhetorischen Feinheiten, die sind ja da, da bin ich ja richtig beeindruckt. Also, mach da noch einen Schnörkel drin, ey. Genau, das ist das Hohe Haus, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo die großen Debatten geführt werden, zum Beispiel selber doof. Und der Buchhändler aus Würselen klatscht am rechten Bild. von der organisierten Antifa gesprochen. Solche billigen Spiele funktionieren mit anderen, aber nicht mit mir und nicht mit uns. Ich habe vom antifaschistischen Denken gesprochen. Und wenn der Widerspruch gegenüber dem Faschismus nicht demokratisch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Mann, oh Mann, wenn Antifa einfach Antifaschismus heißen würde, dann würde man diese Abkürzung nicht brauchen. Diese Abkürzung steht für Leute in Kapuzenpullis mit schwarzen Jacken, die Sachen zum Umziehen dabei haben und Zwillen und solche Sachen und Brandbeschleuniger. Aber warum wird hier so getan, als existierte diese Bedrohung nicht? Ja, genau, diese Sache mit dem Slogan Antifa heißt Angriff. Den man komischerweise heutzutage auch nicht mehr benutzt. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, an eine Zeit, wo das überall immer stand. Also kommen wir wieder zum Dreisatz. Erste Stufe waren Bruchstellen des Bürgerlichen. Zweite Stufe war Verängstigung der Gesellschaft. Jawohl, die Stullen. Sabotage der antifaschistischen demokratischen Strukturen. Und die dritte Stufe ist Ablenkungsmanöver. Wir sind nun wahrlich in einem Land, in dem Mord an Lübcke, der Rechtsterrorismus und die systematische Unterwanderung vieler Strukturen durch den Rechtspopulismus hinein in die Mitte der Gesellschaft das Problem sind. Und genau in diesem Moment... Struktur des Rechtspopulismus, ja, wer kennt sie nicht? Ne? Wer kennt sie nicht? Auf den Konzerten, auf allen Programmen, in allen Zeitungen, ne, die Strukturen des Rechtspopulismus, die ja hier allgegenwärtig sind. Ja, vor allem in einer Struktur analysiert, da bin ich mittlerweile sowieso ein bisschen vorsichtig. Ja, der Maßen gehen muss. Also der Maßen, das war ja auch reiner Populismus. Ja. Also. Ja. Oh, aber ich, damit das Wort in dem Stream hier auch mal gesagt wird, Gamergate, erinnert ihr euch noch, dass die Gegner von Gamergate alle projiziert haben? Ja. Und das sehe ich jetzt hier auch, weil die Unterwanderung von gesellschaftlichen Strukturen, die sehe ich eher von links. Ja, eine erfolgreiche Unterwanderung von links. Ja, eben. Und er redet hier von der Unterwanderung von rechts. Ich weiß, er meint wahrscheinlich Polizei und Bundeswehr. Aber das sind halt zwei Sachen, wo halt einfach auch vom Job her jemand eher konservativ ist, der da hingeht. Und der ganze andere Bereich ist eigentlich links. Ja. Der Rest der Republik, von Finanzen angefangen über alles. Ach. Kommen Sie dazu, die Antifa als das zentrale Problem dieses Landes darzustellen. Können Sie gerne machen, aber so blöd sind wir nicht, uns auf diese Täuschung, dieses Ablenkungsmanöver einzulassen. Und diese Sektion, die ich ja versprochen habe, führe ich jetzt auch noch am Beispiel durch. Wir machen jetzt Textarbeit bei Ihnen. Sie sprechen sich einen Punkt 1 aus, das ist der Deutschlehrer, warnen vor der Polarisierung. Die Polarisierung. Das ist ungefähr so, wie wenn der Brandstifter anmahnt, dass ein Brand gesetzt worden wäre. Das nenne ich mit einem guten deutschen Wort Heuchelei. Aber es endet nicht dabei. Sie beschwören nicht nur die angeblich schlimme Polarisierung. Nein, Sie treten dann auch noch auf als angebliches Gegenmittel gegen die Polarisierung, wo Sie doch selbst diese Polarisierung maßgeblich erzeugen. Das ist der Brandstifter, der ein paar Stunden später erscheint als Feuerwehrmann. Das nenne ich arglistige Täuschung. Ja, aber bei der Antifa überhaupt nicht, ne? Also... Ich habe auch noch nie einer von denen beim Hakenkreuz sprühen erwischt worden. Antifa heißt Angriff, ne? Also, aber gar nicht irgendwie Sachen zum Eskalieren bringen wollen, ja. Überhaupt nicht. Auch nicht irgendwie die Leute in die Ecke drängen, dass sie nichts mehr machen können irgendwie. Weil man an ihren Arbeitgeberrand geht und weiß der Teufel nicht was, nicht möchte, dass sie sich überhaupt noch äußern können in irgendeiner Art und Weise. Keine Videos mehr online stellen bei YouTube oder was weiß ich nicht was. Alles muss man Leuten wegmachen, weil das ja alles so schlimm ist mit dieser ganzen Debatte und vollkommen auch egal. Es setzt alles schon so früh an, wie nur irgendwie möglich, nämlich beim Kritisieren von illiberalen Strömungen bei der Linken, was ja auch schon total fui ist und eigentlich zur sofortigen Löschung führen sollte, weil das ja alles delegitimiert und tralala und so, was wir uns ja schon alles anhören durften in den paar Jahren, die wir das jetzt schon machen in unseren Kommentaren und so ein Kram. Also ja. Und dass das nicht genug wäre, dann kommen sie auch noch an und gebärden sich als Lehrmeister der Demokratie. Sie sind ja auch zum Teil in der Innenpolitik sehr aktiv. Das ist, wir kennen das dort, unter anderem aus der Migrationspolitik. Das ist der Tatbestand der hartnäckigen Identitätsdeutschen. Damit ist hinreichend... Schluss. Schluss? Nein, da ist noch nicht Schluss. Aber doch, jedenfalls ist, Schluss. Sie ist damit Ihre Strategie offengelegt. Und Fazit des Ganzen, was Sie hier versucht haben, ist, sich zu verteidigen als große Demokraten. Dabei sind Sie nichts anderes als Antidemokraten und verkappte Faschisten im Tarnanzug der Bürgerlichkeit. Vielen Dank. Schachmatt, blaue Partei. Aber wer jemand denn noch mal jemanden einen schrägen Vogel oder so? Ja? Nicht, dass wir hier auf komische Gedanken kommen. Ja? Unglaublich. Ey, wer wählt denn sowas? Also jetzt auf Wahlkreisebene. Wie geht denn das? Oder SPD oder was? Da wählen ja immer weniger Leute, ne? Glücklicherweise. Zunehmend weniger, oder wie heißt das? Aber der ist nicht über die Liste reingekommen. So jemand kann keinen Wahlkreis gewinnen. Hoffe ich. Na, wer weiß, im Ruhrpott geht das vielleicht noch. Vielleicht ist er auf der Amtor-Karte gefahren. Ja, wahrscheinlich. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Marian Wendt, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie dieses Zitat? Oder dieses? Sigmar Gabriel, dieser Volksverderber, anders kann ich ihn nicht nennen. Dies, meine Damen und Herren, sind Zitate Ihres Björn Höcke aus den Jahren 2016 und 2017. Zitate, die aus meiner Sicht diffamieren, die Vergangenheit relativieren und vor allem eins, unsere Gesellschaft polarisieren. Das kann die AfD leider besonders gut. Aber, meine Damen und Herren, wir werden das nicht kampflos hinnehmen. Wir werden die Polarisierung bekämpfen. Hat er das aus meiner erste Bundestagsrede abgeschrieben, was er da macht? Der ist ja schrecklich. Der trägt nicht frei vor. Der hat zwei Uhren an. Was Menschen, die zwei Uhren anhaben, die sind mir verdächtig. Mir auch. Und er hat ja ungefähr das Charisma von einem Schuhlöffel aus Plastik. Ja, so oft redet er verhindern. Mit Ihrem Antrag wird dies nicht gelingen. Denn Sie sind aus meiner Sicht vor allem der Wolf im Schafspelz als ein wirklicher Akteur zur Befriedung unseres Landes. Sie selbst, die Höckes, Gauland, und Kabel, oh, schwache Argumente. Sind Auslösungsbestandteil der Polarisierung mit unserem Land. Auch Maximilian Krahl gehört dazu, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Sachsen. Kurz nach der Landtagswahl am 1. September sagte er, wir werden sie jagen. Das Zitat kennen wir irgendwoher. Es heißt doch im Kern, die anderen Parteien sollen weggejagt, vielleicht sogar erschossen werden, so wie man das bei der Jagd mit dem Wild macht. Aber das Zitat von Herrn Gauland, das stimmte natürlich gar nicht so und es war wieder einmal vollkommen aus dem Zusammenhang gelöst. Erst wird rausposaunt, um zu polarisieren und wenn der Aufschrei, wie eben, groß genug oder ein Shitstorm über sie hereinbricht, dann wird das Zitat wieder einmal aus dem zusammengerissen sein. Wie nennen Sie das? Mausgerutscht. Doch Ihre Taktik der Polemik, des Hate Speech, Polemik muss ich ganz sagen, zeigen sehr deutlich, es geht. Ja, habt ihr gerade mitbekommen, er hat gerade Hate Speech benutzt. Das ist ein Abgeordneter von CDU, CSU, der das Wort Hate Speech benutzt hat. Sehr gut. Wie auch immer ein progressiver Talking Point dem CDUler aus dem Mund rausrutscht. Kann man sich nicht vorstellen, wie das funktioniert. Es geht Ihnen nicht um die Sache. Sie wollen nicht verändern. Sie wollen diese Gesellschaft nicht voranbringen. Sie stellen sich nur an die Seite von Sicherheitskräften, Bundeswehr, Rettungsdienst und zum Beispiel auch der jüdischen Gemeinde, wenn es ihrem eigenen Ziel nutzt. Es geht ihnen gar nicht um Kinder und Menschen in Kitas, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen. Um die wirklichen Probleme des Landes geht es ihnen gar nicht. Es geht ihnen nur um die AfD und ihre vermeintliche Macht. Was war nochmal das fucking Thema der Aussprache? niedere Instinkte und Kinder. Der vorliegende Antrag, der da besagte, totale Machtergreifung der AfD, gibt uns alles her. Es geht nur um Macht. Und unser Land schlecht zu reden. Und das beste Beispiel, dass Rechtspopulisten das machen, haben wir eben vor einigen Wochen gesehen. Das finde ich auch so geil. Unser Land schlecht reden. Die reden unser Land schlecht. Und was hören wir da die ganze Stunde? Überall sind die Rechten in allen Strukturen und alles ist schlimm und überall Faschisten und deswegen brauchen wir die Antifa. Und außerdem schlägt jede vierte Frau wird geschlagen und dies wird gemacht und das wird gemacht und überall Hate Speech. Und, aber die AfD macht Deutschland schlecht, ja. In Italien. Herr Salvini wehnte sich quasi schon an der Macht. Spaltet die Regierung, spaltet das Land, aber die demokratischen Kräfte in unserem Freund, in unserem Partnerstaat haben das verhindert und Salvini in die Opposition geschickt. So ist es richtig. Denn sie streben eine Machtergreifung an. Und Salvini, bis wohin willst du noch? Kommt jetzt was über hier Außenpolitik der Philippinen oder was? Ja. Plane nämlich im Anschluss, alle diejenigen bleiben zu lassen, die sich ihnen entgegenstellen. Und ich erinnere auch hier wieder an Ihren Freund, Kollegen Höcke, durch, ne? An das abgebrochene Interview. Was sollte das denn bedeuten? Das wird Konsequenzen haben. Aber wie heißt es so schön, wir haben das mit der Pressefreiheit nur wieder missverstanden und die Pressefreiheit dient Ihnen natürlich nur, wenn es Ihnen genehm ist. Sonst ist es für Sie nur ein Übel. Hey Marian, das hat noch gar nichts zu tun. Meine Damen und Herren, bei allem Diskurs und auch dieser lebhaften Debatte möchte ich betonen, es gibt nicht die einzig richtige Lösung, um unsere Gesellschaft zusammenzuführen. Es gibt im politischen Diskurs nicht schwarz und weiß, nicht rot und grün als richtige Lösung. Es gibt immer wieder einen Kompromiss. Und das Leben besteht aus vielen Farben und vielen Kompromissen. Und wir müssen Debatten schwarz führen, um den richtigen Weg zu führen. Wir haben weder die richtigen Antworten von rechts. Ja, ich würde mal sagen, das ist knallharter Faschismus, was der Mann hier gerade sagt. Kompromisse und so, ich meine, damit erreicht man das Klimaziel aber nicht. Und damit kann man die AfD aber nicht aus dem Bundestag kriegen und weiß ich nicht, was alles. China ist von Deutschland links überlegen. Ja? Mit so feigen Kompromissen, ja. So, wir brauchen die richtigen Antworten im Sinne eines bürgerlichen Kompromisses von der Mitte. Union und FDP, und so habe ich die Debatte heute folgt, stehen für diesen Kompromiss offen. Und wir wollen das Beste für unser Land tun, nicht polarisieren und spalten, sondern zusammenführen. Vielen Dank. Ja, hat man ganz viel von gemerkt, ne? Zusammenführen. Der war aber echt mau. Also, gut. Da waren mir die anderen lieber, auch die gegen mich wettern. Ne? Also ich, keine Ahnung. Da auch die gute Frau mit dem Migrationshintergrund, die hatte wenigstens Feuer, weißt du, und der steht da, bla bla bla, weiß nicht, ich kenne ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein Proving Ground, so eine Anfrage, wo die dann Leute hinschicken, die dann da ihre ersten 10 Reden halten, damit sie sich überhaupt dran gewöhnen, wie das ist oder so. Also vielleicht hat er auch einfach weniger Erfahrung. Der hat auch schon ein paar Reden gehalten. Also ich habe den schon 2-3 Mal gesehen auf jeden Fall. Aber könnte vielleicht auch schon sehr robotermäßig so. Auf jeden Fall ist der Mann Ausschussvorsitzender von dem Ausschuss für vom Petitionsausschuss. Okay. Also der war da auch unter anderem bei dieser Sache, wo der Bruder und die Frau Lengsfeld da diese gemeinsame Erklärung da von dem Ausschuss da besprochen haben. Ah, okay. Ja, und das, was ich vermisst habe vorhin bei dem einen Reden, da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz nachliefern. Und zwar habe ich mir mal den Antrag Anti-extremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft, Rechtsstaat und Demokratie schützen, Anti-verächten, einfach mal aufgerufen. Und der eine Redner von der CDU meinte ja, dass es am Kern der Sache vorbeigehen würde und dass da halt Sachen drinstehen würde, die halt das Ganze total zum Entgleisen bringen. Und ich gehe davon aus, dass er auf einen Punkt insbesondere schließt, auf einen anderen Punkt komme ich noch, und zwar die freiheitliche demokratische Grundordnung ist zu schützen von einer Unterstellung eines strukturellen Rassismus oder Extremismus jedweder Form in diesen Institutionen, nehmen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ausdrücklich Abstand. Ja, also das quasi, ich glaube, das ist eine Sache, die so interpretiert wurde. Das tun die ausdrücklich eher nicht, ne? Bitte? Das tun die ausdrücklich eher nicht, ne? Abstand von dem. Ja, aber das ist ja auch auf die AfD bezogen in dem Text, deswegen. Ja, dass der AfD kein struktureller Rassismus mehr unterstellt werden darf. Okay, ja. So. Ja, und das andere, was, glaube ich, sehr negativ aufgestoßen ist, ist, dass die Antifa natürlich immer wieder namentlich genannt wird. Antifa-Echten, ich meine, das beklage ich bei der AfD ja immer, die sticheln absichtlich. Dass sie Antifa-Echten in den Titel geschrieben haben, ja, das macht das Ganze schon sehr daneben. Ja, das meinte ich ja so ein bisschen auch, dass sie so ein bisschen versuchen, den Leuten irgendwie was in den Mund zu legen. Warum die Leute so gekämpft haben, ist, weil die ihre Fründe schwinden sehen, ja. Zum Beispiel den Deutschen Bundestags, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages distanzieren sich dazu insbesondere innerhalb und außerhalb des Parlaments auch von Strömungen wie der Antifa. Ich überspringe etwas. Verzichten auf Abwandlungen, die für einen objektiven Betrachter eine gedankliche Nähe suggerieren. Ebenso wie auf unmittelbare oder mittelbare aktive Unterstützungshandlungen, wie beispielsweise gemeinsame Auftritte oder sonstige politische Maßnahmen der Förderung. Da geht es wirklich um die Fördertöpfe. Ja, also ich glaube, deswegen haben so viele Leute geschrien. Ja, ja gut, der Mammon hat noch Zahlen gefordert. Die AfD sagt hier, es gibt 103 Straftaten gegen Parteieinrichtungen und 217 Straftaten gegen Politiker von Extremisten jegweder Strömung und damit begründen die das Ganze. Ja, also hätten die Paragraphen über den Antifa einfach weggelassen, hätten die nicht explizit genannt, dann hätten sie nicht so schreien können im Bundestag. Und ich denke mal, das ist das, was damit gemeint ist, dass es nicht ernst gemeint ist. Und ich meine, ich teile die Meinung ja leider auch. Naja, ich finde es richtig. Wie die darauf reagiert haben, ist ja wirklich gnadenlos schlecht gewesen. Also irgendjemand meinte mal zur AfD so nach dem Motto, bei dem Antrag hätten sie mir doch mal die Rechtsgelehrten oder so in ihrer Fraktion fragen sollen. Dann wäre das jetzt auch durchgegangen, so ungefähr. Also vielleicht wollen sie manche Dinge auch nicht durchkriegen oder so. Sondern nur ein bisschen. Naja, das wird eh nicht angenommen. Oder also so. Jeder Antrag von der Opposition wird nicht angenommen. Das ist ja klar. Das Spiel ist klar. Also wenn es eine gute Sache ist, dann schreibt die Regierung nochmal einen eigenen Antrag, wo Aspekte davon aufgenommen werden. Aber der Antrag von der Oppositionspartei wird auf jeden Fall nicht angenommen. Ja, ist richtig. Die Anträge eignen sich eben auch dafür, dass man da ein bisschen Stimmung macht, ja. Ja, aber die paar Punkte, die ich genannt habe, die hätten die auch ruhig mal in ihren Reden sagen können. So viel war das jetzt auch nicht. Ne? Die haben die Zeit einfach nur genutzt, um einfach mal alle kompletten Strohmann von oben bis unten. Ja, das war ja auch nicht ganz weg. Also der eine hat ja gesagt, das ist eine 50% Förderung für die Bundeszentrale für politische Bildung. Also der Aspekt kam mir jetzt auch nicht komplett nicht vor. Im größten Teil nicht. Das habe ich da nicht mitbekommen. Ich bin etwas zu spät gekommen. Ja. Ja, und auch das mit dem Echten, also ich finde das eigentlich schon richtig, dass sie das so geschrieben haben, nicht nur, weil es diese entsprechende Reaktion gebracht hat, sondern auch, weil man ja auch gemerkt hat, dass das Not tut. Also anhand von diesem ganzen, dieser ganzen... Ja, also im Grunde genommen würde ich dem ja nicht widersprechen, allerdings das hier so zu formulieren, ist nicht zielführend. Das ist, also Extremismus schon. Echten, ja, aber halt, wie gesagt, es ist eindeutig... nicht zielführend, das so zu formulieren, wenn man einen Konsens anstrebt. Allerdings ist ein Konsens erreichbar in dem Thema, also nach den Reaktionen anscheinend leider nicht. Ne? Natürlich ja, nicht irgendwie, ich meine, dieses, was sie jetzt haben, diese Vorstellung von Parlamentariern, dass man irgendwie so eine nicht kontrollierte Gruppe von Leuten braucht, die auf irgendwen da Jagd machen, und irgendwelche Leute ausgrenzen anhand von, oh mein Gott, der hat irgendwie schon was gesagt, was mir nicht gefällt oder so, oder ich glaube, dass er irgendwas gesagt hat, was mir nicht gefällt, oder ich meine, der hat zu viel Nähe zu irgendwem, der eventuell immer irgendwie was vertreten hat, was mir vielleicht eventuell nicht gefällt oder so, was halt dieses Antifa-Ding irgendwie ist, das hat meines Erachtens nach auch nichts verloren in diesem Parlament, also braucht man keinen Kompromiss. Ich finde es einfach nur erschreckend. Ich meine, die Leute haben natürlich jedes Recht dazu, sich damit zu solidarisieren, aber genauso habe ich auch hier das Recht dazu zu sagen, ich finde es unangemessen und ich würde mir da andere Parlamentarier wünschen, auf jeden Fall, die da wesentlich liberaler gestimmt sind, also jetzt auch nicht AfD mehr, sondern lieber Leute, die nicht so rumspinnen, also Und die ja, so in ihren Ecken verharren, so, ne, von der Position. Die Rechtsdurchsetzung den Strafverfolgungsbehörden überlassen und überhaupt generell das Recht offen lassen, dass die Leute sich halt unterhalten können, vernünftig, über was auch immer sie wollen. Ne, und irgendwelche Diskurse führen, die sie wollen, ohne irgendwelche beschissenen Metadebatten darüber, was das irgendwie macht mit der Gesellschaft oder so, was irgendwelche Leute sich anmaßen, da irgendwie zu bestimmen oder meinen, sie könnten das wissen, was irgendwelche Debatten mit der Gesellschaft machen und so ein Kram. Das brauche ich überhaupt nicht zu interessieren. Führt die scheiß Debatten einfach und fertig, so. Ja. Stimmt, das ist ziemlich eine Metadebatte, das finde ich auch. Finde ich auch mit dass sie immer andere Themen anschneiden und so weiter, mit den verschiedenen Hämmern und so in der Tasche haben. Ja, aber nochmal, wirklich schade. Ich hätte mir doch zumindest ein, zwei vernünftige Ansätze erhofft, aber wirklich ganz schlimm. Ja, was ist jetzt mit dem anderen Video? Wollen wir jetzt Schluss machen oder wollen wir da jetzt noch reingucken? Ja, das kommt darauf an, ob ihr Lust habt. Das ist auf jeden Fall vielleicht. Wie lange ist das denn? Ein bisschen kann man noch gucken. Das ist 20 Minuten, das ist bei uns wieder eine Dreiviertelstunde, wenn das so nicht sein. Kommt drauf an. Ja, warum nicht? Ich bin noch da. Nee. Ist ja auch lustiger jetzt. Ja, hoffentlich. Das war jetzt ganz schön trocken. Oh, wer ist das denn? Wer ist das denn? Who the fuck ist das? Bist du nicht lange da? Mach's von Anfang an. Oder? Oder hast du, nee, du hast die Musik vielleicht dann. Ja, ist sicher auch irgendeine Musik oder so. Ey, komm mir irgendwie bekannt vor, ey. Y-Kollektiv, SPD und die Linke, wie radikal sind die jungen linken Politiker? Ich will auch irgendwas tragen und machen, Mann, ich komme jetzt voll los. Also, wir sind total radikal. Also auch, geht schon gut los. Ja. Aber weder sie. Sie fühlt sich so nutzlos, wenn sie nicht auch was tragen kann. Total radikal. Also, auch finde ich die radikalsten von allen. Aber. Die Linke ist total radikal, ja. Sehr gut. Und die radikalste von allen. Damit haben wir ja die Frage beantwortet. Wie radikal sind unsere jungen linken Politiker? Das ist ja klar, anders dargestellt, aber okay. Und wir sind auch total stolz drauf. Ja, ist doch super. Also ich würde sagen, wir haben gar kein Problem und das ist einfach nur die Demokratie, die gerettet wird. Hurra, Demokratie leben. Weder sie noch er sitzen im Parlament. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Stadt ist es dann auch so ein Lifestyle-Links sein, wo es dann gar nicht mehr bei allen um die Frage geht, was für eine Politik verbirgt sich dahinter. Klare Kante. Das ist ja nur Lifestyle, das ist ja gar nicht die große Revolution, die die Gesellschaft endlich zu ihrem logischen Schluss bringt. Bei Armut, Einwanderung, Klima? Nee, haben nur die Rechten. Linke und SPD dagegen wirken langweilig, bequem. Du bist einer mit den krassesten Eiern, so ist es. Wow. Langweilig wirken die. Langweilig und bequem. Die Leute, die sagen, wir brauchen keine Grenzen und so, sind langweilig und bequem, ja, ja. Aber der Kevin hat die krassesten Eier von allen. Müssen die linken Parteien also wieder radikaler werden? Mit jungen Gesichtern in vorderster Reihe? Wir sind noch nicht fertig, Schätzelein. Über junge Politiker rechts der Mitte haben wir schon berichtet. Jetzt sind die Linken dran. Ja, und die Linken gehören irgendwie gefühlt eher zum Establishment mittlerweile. Sind ja geradezu froh, wenn sie wenigstens erkämpft werden. Wie kann man nur so einen Satz sagen? Und was sagt das über unsere Kultur aus? Also gefühlt. Also. Die gehören gefühlt zum Establishment. Ja, ja. In wie vielen Ländern stellen die Regierung? Ja. Können. Also was ist da los mit den jungen Linken? Sind die tatsächlich zu brav geworden? Eins vorneweg. Ich war selbst mal 6 Jahre lang in der SPD. Irgendwann habe ich mich aber gefragt, was hat diese Politikblase mit dem wahren Leben zu tun? Heute schaue ich der Politik lieber auf die Finger. Ob Linke oder SPD, ich verspreche euch, in dieser Reportage kritisch hinzuschauen. Zuerst treffe ich... Ich bin ganz kritisch, ich frage die ein paar Mal, ob sie auch radikal genug sind. Julia Schramm, vielleicht eines der größten Talente bei der Linkspartei. Oh, oh, oh. Talent, oh ja. So, aber er hat vielleicht gesagt. Ich bin total genau, ja, das ist das auf den Finger schauen. Das ist vielleicht, ja. Talente war eine alte Währung, oder wie war das, ne? Wir sind in Dresden. Die Finger, wenn er ein ordentlicher Kerl ist, aber so Sexisten wie der, gucken sicher woanders hin. Ende August, kurz vor der sächsischen Landtagswahl, wo die Linke einige Tage später krachend verlieren wird. Schramm. Ach, die Dame hatten wir übrigens auch schon mal in einem Video von uns. Da ging es um das No-Hate-Speech-Movement und irgend so ein Krempel, wo sie da auch irgendwie was erzählt hat, war auch sehr, naja, durchwachsen. Wir nennen ihn auch Chris the Brain Lock. Chris Caps war, ne. Und die Kandidatin Sarah Buddeberg hatten da noch Hoffnung. Naja, okay, versuchen wir es mal. Hallo, nur Post. Keine Werbung, bitte. So. Darf ich Ihnen einen Flyer noch mitgeben, vielleicht direkt? Danke. Wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Und man muss sich mit den Leuten halt auch auseinandersetzen. Das klang gerade so ein bisschen wehleidig, sondern man muss sich auch mit den Leuten auseinandersetzen. So nervig, diese Leute. Ja, ich meine, für die Leute ist das ja auch kein Gewinn, wenn sie sich mit ihr auseinandersetzen müssen. Ja, also, ich meine, denk doch mal an die. Das ist anstrengend sprechen. Ja, und vor allen Dingen, inwiefern denn auseinandergesetzt? Sie hat da geklingelt und da einen Flyer reingeworfen und dann irgendwie die eine, die gerade vorbeikam, nochmal irgendwie angequatscht. Also da bin ich aber andere Dinge gewohnt aus dem politischen Bereich, wo man da auch an die Türe geht und nicht sagt, ich bin die Post, sondern sich mal wirklich mit den Leuten unterhält. Und da kriegst du natürlich dann auch was, weiß ich nicht, was zu hören, ne, wenn die da keinen Bock drauf haben oder so. 8 Stunden vorm Rewe stehen oder so, nicht irgendwie 2 Flyer einschmeißen. Weil hilft ja nichts. Mhm. Aber Sachsen ist natürlich schon dramatisch, ne? Dramatisch, denn die AfD wird in Sachsen fast zum Wahlsieger. Was soll die linke Alternative dazu sein? Links heißt natürlich immer noch Kapitalismus überwinden, ehrlich gesagt. Aber verrückt, oder? Ganz schön dramatisch, ne? Julia. Aber das ist nicht so leicht. Die Leute finden das mit dem Kapitalismus oft ziemlich gut. Ja, könnte das vielleicht daran liegen, weil es gut läuft? Eine Brot. Aber gar nicht verstehen. Die Leute finden den Kapitalismus gut. Warum läuft? Ja, und das ist sozusagen. Und du findest es aber nicht so gut mit dem Kapitalismus? Was heißt, ich finde. Ist da ein Briefkasten? Nee. Nee, ne? Was heißt, ich finde es gut? Es funktioniert halt nicht so. Es funktioniert halt nicht so, dass alle Menschen davon profitieren. Das ist das Entscheidende. Also, es ist kein. Genau, was ist mit den faulen Menschen? Wir erinnern uns alle an die Geschichte mit ihrer Tasche, ne? Ja. So, der Kapitalismus ist böse, aber wie war ihre Ausrede für die 500-Euro-Tasche? Man muss ja nicht scheiße aussehen. Ja, nur weil man Marxist ist, muss man nicht scheiße aussehen, ja. Das ist ein bisschen wie so sich rein, ne? Kein funktionierendes System, weil es unendlich Armut produziert, weil es Menschen ausschließt. Ich meine, auch unendlich der Amazon. Unendlich Armut. Misst man das den Kanthölzern? Ja, oder wie? Ganz im Gegensatz zu Nordkorea oder so, wo unendlich Reichtum produziert wird. Ja. Ich meine, der brennt. Der brennt ja nicht, weil Bolsonaro, also der ist glaube ich auch ein böser Mann, aber der brennt, damit wir hier in Europa das Kilo Rind für 5,99 kaufen können. Also, ja, sicher. So einfach ist das. Der Amazonas brennt, weil wir das Rind so billig kaufen. Linearer Zusammenhang ist das. Ach, Julia, du bist echt die Beste. Du bist so ein Talent, bist du. Eins der hellsten Lichter auf der linken Kerze, echt. Auf jeden Fall. Und es ist einfach kein gutes System. Mhm. So, und deswegen natürlich überwinden. Okay, im Vergleich zu Kapitalismus. Im Vergleich zu was? Jeder Entwurf, der auf Marxismus basiert ist, der war bisher ein Höllenstaat. Und man hat, ja, ich, da. Überwinden, go for it. Soll weg. Von ihr will ich wissen, was das konkret heißt. Ich will auch irgendwas fragen und machen, Mann. Ich komme mir sonst voll Sinn. Das ist 10 Wiederholung. Vorschlag ist Enteignung. Wenn man sagt, okay, wir wollen dieses Wohnungsunternehmen zum Beispiel soll enteignet werden, damit die Mieten einfach nicht so explodieren. Da sagen die Leute, oh ja, okay, das verstehe ich. Und da bin ich mal gespannt, weil das sind ja natürlich auch der Mietendeckel in Berlin sehr populäre Forderungen. Viele Leute sind dafür und entsprechend ist der Gegenwind. Ne? Aber ich sage immer, wenn wir nicht attackiert werden als Linke, machen wir was falsch. Ist ja dicht wie ein Eimer, oder? Ja, das ist auch eine von denen, die damals bekannt haben geworden sind, dass sie sich darüber aufgeregt haben, dass sie einen Shitstorm abgekriegt haben. In ihrem Fall war das übrigens die Tatsache, dass sie gegen das Urheberrecht geredet hat, mit so Zitaten wie, das Urheberrecht ist irgendwie eine schlimme Strafe oder irgendwas, hat sie damals gesagt. Und dann ist ihr Buch rausgekommen, ihr komischer Roman, und dann hat sie richterlich, also ist sie dagegen vorgegangen, juristisch, dass die Leute diesen Roman halt eben irgendwo geshared haben. Ja, und dann haben die Leute gesagt, das ist ja wohl irgendwie Doppelmoral. Und dann hat sie sich verteidigt mit, ich mache das ja nur für den Verlag. Ja. Und naja, das fanden die Leute halt nicht cool. So, ne? Da haben sich die Leute dann so ein bisschen drunter verstanden, so ja, bei anderen Leuten irgendwie drauf scheißen, alles umsonst haben wollen, aber selber dann bitteschön das nicht so haben wollen. Ne? Die Leute haben darunter verstanden, dass du die Piraten in die Pfeife rauchen kannst. Das war das Ende der Piraten in meinen Augen, dieses Outing dann im Abend. Das war sowas von desaströs, ne? Ja, das war auf jeden Fall einer von diesen Momenten, ja, definitiv. Also es ist halt die Frage, wie viele Leute das in der normalen Gesellschaft jetzt so mitbekommen haben. Ich konnte das damals nicht so richtig... Das war immerhin so eine ZDF-Show oder sowas, Maischberger oder so ein Zeug. Wie lange kann man eigentlich die jugendliche Hoffnung von einer Partei sein? Bis zu welchem Alter? Ja, bis 35, 38. So. Echt so lange? Ja. Und dann hat sie noch 2-3 Jahre. Man kann sich die Zeit zwischendurch aber wegkiffen. Also ich glaube, die ist ganz schön dicht, hätte ich gesagt. Kennst du nicht dieses legendäre Video, das sie morgens um 5 als Antwort auf die Rede aufgenommen hat? Aber jetzt ist ja das Y-Kollektiv da mit einer guten Kamera und alles. Also. Ja gut, aber unscharf ist immer noch. Wobei das hier, wenn es nicht unscharf wäre, wäre es wieder ein schönes Stand. Das ist aber Bewegungsunschärfe, glaube ich. Ja, genau. In dieser dynamischen Kameraführung. Ja, und ihr dynamisches Weil Verhalten. Wir sind ja qua Anspruch radikal. Also auch, finde ich, die radikalste von allen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Wir sind ja qua Anspruch radikal. Der Antifa ist nicht radikal. Das ist mal eine handfeste Haltung. Klar, Schramms Linkspartei ist auf Bundesebene ja auch ewige Opposition. Aber auch Kevin Kühnert von der ewig regierenden SPD hat schon Enteignungen vorgeschlagen. Bei BMW. Die Nächte sind gerade eher kurz wahrscheinlich, wa? Eigentlich andauernd. Das letzte Mal, als ich von BMW eine Enteignung gehört habe, da habe ich mich mit einem Neonazi unterhalten. Das sagt viel über SPD aus. Dass ich nur keine Ahnung, war ein sehr komischer Typ. Immer hier ist das Volk, man muss mir enteignen und dann hat jeder mehr Geld. Und so funktioniert es halt nicht. Ich finde das auch cool, dass ihr diesen... Dass sie diesen kritischen, er wollte ja kritisch sein und so Fragen wie die Nächte sind eher kurz und dann lächeln und grinsen, dass man sich drüber verständigt, dass man sich so einsetzt für das große Gute der Politik und das Gemeinwohl. Das ist sehr kritisch, also auf jeden Fall sehr kritisch. Die Nächte sind kurz, weil er so viel arbeitet, meinst du? Ja, okay. Ich dachte deswegen, ja, es ist einen Tag lang begleite ich ihn, um zu erfahren, wie ernst meint er das? Und heute Gamescom ist ja so der erste große Punkt. Warum fährst du da hin? Was interessiert dich da? Naja, in erster Linie bin ich Vorsitzender von einem Jugendverband. Und insofern beschäftigt uns die Frage, auch weil wir Teil dieser Generation sind, was beschäftigt junge Menschen? Ich sage auch offen dazu, das ist jetzt irgendwie nicht die Szene, aus der ich komme. Also ich muss mir jetzt nicht anbiedern oder so. Und den Gamern will er jetzt Begriffe wie Sozialismus um die Ohren hauen? Weil ja viele irgendwie sagen, naja, das klingt irgendwie alles wie DDR und wie früher und das hat irgendwie nichts mit der tollen neuen digitalen Welt irgendwie zu tun. So, da muss man irgendwie mit anderen Konzepten oder so kommen. Ja, ich kann insofern mit der Kritik was anfangen, dass ich nachvollziehen kann, woher das kommt, wenn man sich mit den Begrifflichkeiten nie beschäftigt hat, dass es um Demokratisierung eigentlich geht. Also das genaue Gegenteil dessen, was man im Kopf hat, wenn man an DDR beispielsweise... Sozialisierung, also Enteignung, ist Demokratisierung, erst seize the means of production, also Produktionsmittel aneignen. sehr interessantes Mainzer. Das ja, und das heißt, wenn man das als Demokratie bezeichnet, ist es total falsch, an die Deutsche Demokratische Republik zu denken. Ja, genau, weil die hätte das ja nie gemacht, sowas zu behaupten. Ja. Nee. Niemand hat die Absicht, eine LPG aufzumachen. Denkt, dass es überhaupt so etwas wie ein Gemeinwohl gibt und eben nicht das Prinzip herrscht, jeder kümmert sich um alleine und sieht zu, wie er klarkommt. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man da quasi... Deswegen haben wir Hartz IV geschaffen. Verschiedenen Schritten entwickeln. So einmal, was wir ja heute schon haben, zumindest häufig, ist betriebliche Mitbestimmung, also Betriebsräte, wenn es sie dann überhaupt gibt, die Stimmen realistisch abzubilden gegenüber den Kräfteverhältnissen im Unternehmen, wäre sicherlich eine Möglichkeit. Vielen Dank. Alles gut. Dankeschön. Also quasi mehr Aufsichtsratsposten und Vorstandsposten für Betriebsräte, ja? Hm. Also ich meine, es klingt halt nicht sonderlich radikal, wenn man über diese kleinen Maßnahmen spricht, dann hat das Gefühl, es geht doch nicht um Revolution. Was ich ehrlich gesagt noch nie mitgekriegt habe, ist, was für ein Kettenraucher der Kühnert ist. Also, ich habe noch nie mit einer Zigarette gesehen und jetzt scheint es so, als ob der überhaupt gar nicht 5 Minuten ohne kann. Es sei denn, er muss, weil er in irgendeinem Auto sitzt. Alter Schwede, ey. Ja, von dir lasse ich mir gerne erzählen, was von Gemeinwohl und so. Das sind immer, das habe ich ja richtig lieb. Die eine ist die, mit ihrer Kacke zu puffen. Ja, ja. Gemeinwohl, ich Kevin. Ich habe eben schon bei dem ersten Clip gedacht, Chris ist aber heute milde gestimmt. Aber jetzt kriegt er es noch. Die Frage war ja, wie ernst meint Kevin das? Und ich glaube, er schätzt überhaupt nicht die Bohne, ne? Nee. Ja, aber er hat doch gerade gesagt, er will keine Revolution. Wie will er das denn sonst machen? Ach, er will einfach fordern und so tun, als ob er was machen würde. Also, und sich dann wälzen in der Rhetorik. Aber ich finde es gut, dass er keine Revolution möchte. Möchte ich auch nicht. Ja, aber so, ich denke, also die CDU ist ja beim Betriebsrat auch mit dabei. Irgendwie. Ja, so wie er ist. Mhm. Und auch nur in den Unternehmen, wo er heute schon ist. So. Sondern natürlich geht es darum, schrittweise auch Entwicklung zu vollziehen. Also wenn man jetzt ankommt und sagt, irgendwie Leute morgen an die Waffen, das passt jetzt weder in die Zeit noch wird es. Was? Wir werden sie jagen, ist aber, haben wir eben gelernt, wir werden sie jagen, ist ganz schlimm. Und Leute an die Waffen ist was? Der Eignung und das gute Steinmarschbefehl. Das ist ja auch interessant, also die CDU schickt Leute in die Betriebsräte und er geht direkt auf Leute an die Waffen? Wie kriegt man diesen Gedankenschritt zustande? Also mit der Rhetorik brauche ich mich dann auch nicht mehr zu schämen, dass ich manchmal von Helikoptern rede. Also ich, bitte. Aber ins Kampf oder so, vielleicht kommt er da runter. Also ich gehe mal davon aus, er bezieht das wieder auf diese, dass er keine Revolution will, aber trotzdem, das ist zumindest sehr seltsam geschnitten. Er scheint auf jeden Fall ein Gewerkschafts-U-Boot zu sein. Ja. Einen sonderlichen Erfolg am Ende haben. Wenn man kleinere Schritte erstmal auf dem Weg dahin anbietet, um auch Appetit zu machen darauf, dass man Verhältnisse verändern kann, dann... Appetit auf Enteignung, habe ich auch immer. Ja. Appetit auf DDR. Jetzt so ein bisschen DDR, das wäre doch was. Gib uns mal all deine Sachen. Ja. Ich stehe sogar nachts manchmal auf und hole mir welche. Ja, was die Leute im Kommunismus auf jeden Fall auch hatten, ist ganz viel Appetit. Wenig Essen, aber viel Appetit. Das ist die sozialistische Salami-Taktik. Am Ende ist die ganze Salami weg und man muss hungern. Dann entsteht ja, aber wenn alle hungern, dann sind alle gleich. Ich habe das verstanden, okay. Ja, ein Stück weit auch von alleine. Also ab und zu mal was Krasses fordern, aber ansonsten pragmatische Politik betreiben. So verstehe ich das jetzt. Mal schauen, wie das auf der Gamescom ankommt. Total kritisch verstanden. Jo, das ganze Geblubber in 2 Halbsätze zusammengefasst. Ja, Gamescom, seid ihr gut drauf? Wir haben einen fantastischen Tag vor uns. Willkommen zu dem Finalspiel. Okay. Das sind bestimmt alles sozialistische Erzeugnisse, die man da sehen kann. Ne? Ich glaube, das Auto ist auch, ist glaube ich, ein später Trabi, oder? Also, ich glaube, im Kapitalismus wäre sowas auf jeden Fall nicht möglich. Ja, früher Trabi und kennen ja alle das berühmte Spiel, Need for Speed Pappe. Und nachts gibt es dann illegale Straßenrennen und ist natürlich alles total fiktiv. Ja. Gas geht. Ja. Normalerweise müsste da Bremse sein. Ja. Und einfach mal in die Hand. Total fiktiv, wie deine Utopie, Kevin. noch keine Wissenschaft draus machen. Was für einen Wagen fährst du denn? Twingo? Geil! Ich habe mir einen Elektrowagen jetzt gekauft, einen Hyundai. Ja? Ja, ganz toll. Umgeben von der Lindner fährt aber ein Wasserstoffauto. Von Station zu Station eskortiert. Leute werden für ihn aus dem Weg geräumt. Ja, ja, wie bei Stalin. Die hat noch volontiert. Ganz viele Leute aus dem Weg geräumt. Das ist aber ein bedenkliches Bild. Die Farbe der T-Shirts wirkt fast braun bei dieser Kameraeinstellung. Mit Ubisoft-Logo, aber ja. Auch Brown-Shirts, oder was? Unangenehm, wie so ein Grüßonkel hier so ein bisschen so durchgeführt zu werden, oder? Ja, das passiert auch super selten auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass man das so hat. Und also für mich muss das jetzt keiner machen. Ich brauche das nicht. Nach 2 Stunden Führung kann Kühnert jetzt auch mal in Ruhe mit Leuten quatschen. Ja, aber was ist das für eine Aussage? Für mich muss man das nicht machen, während das passiert. Das ist ja dann nur Humble Bragging. Das ist so, für mich bräuchte man das ja nicht. Aber es passiert halt einfach. Ja, nicht wegen ihm, sondern wegen der Angreifer der möglichen oder so. Ist das dann? Ja, du bitte. Nicht. Entschuldige mich, stimmt. Genosse. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein SPD-Wähler, aber ich finde, du bist einer mit den krassesten Eiern, so ist es. Dankeschön. Yes. Du hast es mehr oder weniger gerade noch so gerettet. Danke fürs Feedback. Cool, dich zu sehen hier. Was machst du überhaupt? Ich habe hier gerade ein Programm krasse Eier? Quasi durch. Was sind das, krasse Eier? Wie sehen die aus? Blödsinn. Ja, krass. Ja, krass. So. Und guten Tag. Und wir sind jetzt am Ende und ich habe gesagt, ich will noch mal zur Bundeswehr an den Stand ran und mir das angucken. Also jetzt weniger aus persönlichem Interesse, sondern um zu wissen, was die hier machen eigentlich in so einer Veranstaltung. Im letzten Jahr hat die Bundeswehr mit provokanten Plakaten um Nachwuchs geworben. Multiplayer at its best. Etwas verharmlosend, wenn es um Krieg geht. Da schrillen bei Kühnert die Alarmglocken. Das ist jetzt der nüchterne Teil hier, glaube ich. Also, ohne das ganze Marketing-Chichi, das ist mal relativ klar gemacht, worum es eigentlich geht. Hallo. Moin, hallo. Hi. Ich kann Ihnen helfen. Ich gucke mich einfach ein bisschen um. Das sagt man ja in so Kaufhäusern immer, ne? Ich gucke mich nur um. Jetzt. Dieses Jahr ist das hier weit weniger spektakulär. Aber als Linker bleibt Kühnert gegenüber der Bundeswehr skeptisch. Wird hier versucht, spielerisch einen Eindruck zu erwirken, der letztlich verhehlt, worum es im Kern dann doch bei Streitkräften geht. Aber braucht man nicht auch darum, für sein Land zu sterben. Für sein Land zu sterben, seinen Kopf hinzuhalten für die Freiheiten der anderen, die dann Sachen enteignen dürfen. In Nordsyrien, wo die Diskussion ist, ob man für die Kurden eine Schutzzone braucht. Ja, also wir Jusos zum Beispiel sagen, wir sind ein antimilitaristischer Verband. Das heißt aber nicht, dass wir davon überzeugt sind, dass man, wenn man morgen alle Armeen abschafft oder die Bundeswehr als erstes abschafft, dass die Welt dann eine bessere sein wird. Wir sind keine Revolutionsorganisation, sondern wir sind schon auch eine Reformorganisation und denken in logischen Schritten. Und der logische Schritt ist nicht, dass das morgen weg ist. Wirst du noch erleben? Sondern übermorgen. Tja, der logische Schritt, wenn man nationale Armeen abschafft, ist, dass man das an private Sicherheitsunternehmen outsourced. Ne? Ob die sehr viel ethischer agieren, gerade in Gefechtsszenarien? Ach, die Roboter, die führen demnächst den Krieg alleine, die brauchen keine Menschen mehr. Skynet. Irgendwann mal die Welt entmilitarisiert ist. Vermutlich ist es unwahrscheinlich, aber das ist ja der Reiz einer Utopie. Also selber davon überzeugt zu sein, dass es da ein Ziel gibt, was unwahrscheinlich, aber doch erreichbar ist am Ende. Wir sind in einer super... Utopisten sind die Besten. Ebel, was hältst du von Utopisten? Um Utopia erreichen zu können, musst du alle Utopisten an die Wand stellen. Position. Wenn wir von unserem Level an Wohlstand und Möglichkeiten, die wir haben, nicht anfangen, diese Schritte zu gehen, ist ja ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Wer soll es denn sonst machen? Heckler und Koch muss nicht auf 100 Jahre noch Waffen entwickeln, sondern die Leute, die da Kompetenzen haben, können die auch für andere Produkte Kinderspielzeug machen. Kinderspielzeug machen, oder? Genau, Strohhalmer. Strohhalmer ist verboten. Das ist Plastik. Nehmt euch mal ein Beispiel an Tony Stark, der hat das auch einfach gemacht. Seid doch mal mutig. Genau, Schwerter zu Flugscharen, also. Yes. Also eine Transformation letztlich durchzumachen, so wer, wenn nicht so eine industrialisierte Gesellschaft soll sowas auf die Beine stellen. Genau, wer könnte sich besser deindustrialisieren als so eine industrialisierte Gesellschaft wie unsere? Vorweggehen. Armeen abschaffen, Unternehmer enteignen. Weil Kühnert solche Visionen mal wieder auf den Tisch bringt, ist er derzeit so etwas wie der Posterboy der linken Bewegung. Aber es geht nicht nur um Inhalte, sondern auch um das Auftreten. Ey, linke Bewegung, er ist bei den Jusos. Julia nennt sich ja Feministin oder Privilegienmuschi. Frau sein ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element von ihrem politischen Denken. Aber eins ihrer wichtigsten Hobbys ist auch Schminken. Ja, wie das jetzt genau zusammenpasst, das bequatsche ich jetzt mit ihr und einer Freundin beim Schminken. Wir treffen uns in der Berliner Wohnung. Super kritisch, super Politik, Berichterstattung. Danke GEZ-Gebühren, die diesen Krempel bezahlt haben. Jups. Na Freundin. Hallo, was denn? Ich bin nicht der riesigste Hundefan, aber damit komme ich klar. Julia Schramm schaut mit ihrer besten Freundin gerne Schminktutorials. Und das ist bei denen hochpolitisch. Ich habe eine neue Foundation. Also da manifestiert sich der Kapitalismus halt auch sehr krass. Und deswegen fasziniert mich das auch. Aber du boykottierst das nicht, sondern machst schon auch mit irgendwie. Ja, also ich meine, wer kann schon den Kapitalismus boykottieren? Also die Person möchte ich treffen, der sich komplett aus den kapitalistischen Zwängen befreien kann. Kaczynski. Das war übrigens keine gute Idee mit dem Schminktutorial, Julia. Du hättest dich vorher schminken sollen. Oh Gott, Zwänge, die kapitalistischen Zwänge, aus denen sich keiner befreien kann. Oh mein Gott, dieses Zeug gefällt mir. Oh Hilfe, ist ein kapitalistischer Zwang, aus dem ich mich nicht befreien kann. Hilf mir, Gesellschaft, befreie mich vom Schminken, was mir gefällt. Befreie mich sofort. Ja, Wir brauchen endlich Verbote. Statt Ursünde hast du jetzt Konsum als deine Ursünde und schämst dich dafür, dass du Dinge zum Leben brauchst, weißt du? Aber du bist nicht mehr christlich und hast keine Ursünde mehr. Läuft. Tja, denn also dafür hat der Sozialismus auch eine Lösung. Ne? Wir kennen ja die berühmten Kosmetik-Lines aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Ne? Da sah die Schminke einfach so scheiße aus, dass sie keiner benutzt hat. Auch eine Lösung. Natürlich darauf achten, was man tut. Und das mache ich auch. Aber ich kann mich dem ja nicht völlig entziehen. Und ja, ich mag es, mich anzumalen. Ich gebe es ehrlich zu. Aber ich meine, mit so einem Look jetzt so in linken Kreisen, ich stelle mir das vor, in Berlin auf eine Antifa-Demo oder so, da wird man dann komisch angeguckt, ich hatte oder? Meine Vermutung ist nein. Probier auch nicht. Die beste Erfahrung. Das guckt dich gar keiner an, weil die sonst weggemobbt werden wegen Sexismus, Male Gays und den ganzen Sachen. Ja, schminken tut man ja auch so, dass das natürlich aussieht, ne? Von daher. Vielleicht fällt es ja keinem auf oder so. Ich glaube sie nicht, wenn ich von dieses eine Bild schon gesehen habe, aber ja. Ihr selbst habt gesagt, das ist eine neue Foundation. Also wer es nicht weiß, das ist sowas wie eine Grundierung, ne? Beim Neujahrsempfang der Linken dieses Jahr mit Aisha Ilet, die Comedian. Mhm. Und war wirklich so geschminkt. Also wirklich so alles. Ich zeig's ja gleich. Alles einfach. Und sie guckt mich an. Voila! Das brauchen wir bei der Linken. Genau solche Frauen. Damit können sich die jungen Mädchen identifizieren. Ja, das finde ich jetzt aber auch gut, dass Julia da ihren Beitrag leisten kann, weil sonst kann sie ja eigentlich nichts. Dass sie da wenigstens dann so als so ein bisschen als geschminktes Püppchen da rumlaufen kann und die Jugend irgendwie von der Linken den Schminken beibringen, ja. Ich verweise auch an dieser Stelle nochmal an ein älteres Video von uns, Marx, Murks etc. pp. Da hatten wir uns damals ein Video von der Piratenpartei angesehen, als Frau Schramm da noch Mitglied war, wo es um das Thema Marx und Marxismus ging. Ist auch sehr informativ. Da gibt es aber doch noch eins, Chris. Wie hieß denn das andere? Ach, wo sie die Mütze auf hat. So. Thumbnail und die Mauer also, baut. Ah. Wir hatten auf jeden Fall noch eins, das hieß Spagat und irgendwas. Oh ja, Spagat. Da war sie auch mit bei. Und ja, genau, das mit der Mütze, das war irgendwas mit Zeitgeist. Irgendwie, sie hat irgendwas von ihren Besuch Zeitgeist bei geredet. Eins Festival gibt es jedenfalls nicht mehr, da gibt es nur noch bei mir kommentiert. Mädels auch in Politik, die sagen, Alter, ich würde mir gerne jetzt irgendwie die Palette kaufen, aber ich muss leider den Strom bezahlen. Ja, so ist der Kapitalismus zu ihr. In Zukunft will sie dann einfach nicht für den Strom bezahlen. Das ist einfach, das ist die Pink Tax, aber zum Quadrat, Chris. Ja, ja, genau. Das ist unfair und sollte alles kostenlos sein. Ja, Schminke kostenlos. Die Produktionsmittel müssen einfach allen gehören und damit kann sich dann jeder endlich einmalen. Strom muss billiger sein, damit man mehr Schminke kaufen kann. Das ist super. Ja. Jetzt könnte man eher so eine Weltkugel in die Hand photoshoppen oder so. Meins. Dieses Gefälle in der Gesellschaft hat, das heißt jetzt nicht Lidschatten für alle, das ist jetzt auch übertrieben, aber es geht ja um die Verteilung. Das ist halt sozusagen auch global gesehen einfach eine Spannung, dass natürlich auch unser Sozialstaat im Prinzip auch darauf basiert, dass, oder als Teil des Westens, dass halt der Rest der Welt auch weiterhin ausgebeutet wird. Ist das nicht auch der Grund, warum Linke und SPD gerade so ein bisschen schwach sind? Weil man nicht genau weiß, weil du diese kümmern wir uns die, um die Armen in Deutschland oder um die Armen weltweit? So. Ja. Die SPD kümmert sich da jedenfalls nicht mehr drum. Um die Armen weltweit. Schon, ja. Indem man sie alle nach Deutschland holt. Ja. Okay. Ja, und beziehungsweise man müsste es ja zusammenführen. Richtig. Man müsste ja eigentlich gucken, wie kriegt man das zusammen. Ja, indem man sie alle herholt. So kriegt man das zusammen. Ja. Die Armen weltweit an der Deutschland, dann kann man sich um die Armen in Deutschland kümmern. Läuft schon. Und das ist ein Grund natürlich, warum wir schwächeln, oder warum das Linke an sich so ein bisschen schwächelt. Oder vielleicht aufgrund der Tatsache, dass die normalen Leute nicht solche Utopisten sind wie ihr, sondern die wissen halt, was in der Welt vor sich geht. Und dass es da halt Menschen gibt, die was zur Freiheit beitragen und Menschen, die eher nicht zur Freiheit beitragen. Und die Menschen, die nicht zur Freiheit beitragen, von denen brauchen wir nicht noch mehr hier, weil da haben wir schon genug von, mit denen wir uns abgeben müssen, weil sie halt unsere Landsleute sind. Und das tun wir ja dann auch. Und das reicht schon, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen und dafür sorgen, dass ihre super tollen Utopien bitte schön in ihrem Kopf beim Schminken bleiben und nicht hier irgendwie unsere Gesellschaft in den Arsch machen und unsere ganze Freiheit ruinieren, weil irgendwelche Leute meinen, sie wüssten ganz genau, was alle Leute machen sollen, obwohl sie noch nicht mal erklären können, warum sie sich anmalen wollen, obwohl sie Feministen sind und Kapitalismus nicht mögen. Bring's mal ganz platt auf den Punkt, für wen sind die Linken eigentlich da? Für die Flüchtlinge, für die deutsche Unterschicht oder für beide? So richtig kann das gerade keiner erklären. So. Tada. Deswegen haben wir die Antwort jetzt rausgelassen, oder was? Oder kommt die noch? Ja, auf jeden Fall wird es die Antwort auf Marmon sein, man schminkt sich ja so, wie es normal ist, irgendwie bekommen. Natürlich, ja. Ich finde, das ist auch wieder ein schönes Standbild. Vor allem auch die dreckige Lache von ihm. Sehr schön. Vorher, nachher. Sich zu schminken ist vielleicht jetzt nicht so die Sache von Kevin Kühnert, aber auch er will raus aus dem rein studentischen. Da kommt keine Antwort drauf, Frage. Wirklich keine Antwort drauf, aber ein Bild von einer geschminkten Politikerin. Das ist schon bitter, dass sie sich da nicht zu äußern wollte oder konnte. Die Äußerung nicht veröffentlichbar war oder wie auch immer. Aber ich werde da jetzt geschnitten worden. Für wen ist die Linke da? Für die, für die Einwanderer, für die Unterschicht in Deutschland oder für beide? Ja, das hat der Typ ja gesagt, das kann mir so keiner erklären. Und dann, tada, geschminkt. Also ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ja, keiner, aber eine Sache noch. Das auch nicht, gerade wieder, Kühnert mit Zigarette. Also entweder raucht er wirklich wie ein Schlot und das ist dem aufgefallen, oder der hat das extra so reineditiert. Mit dem Zug geht's weiter zum nächsten Termin nach Brandenburg. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Stadt ist es dann auch so ein Lifestyle-Links sein, wo es dann gar nicht mehr bei allen um die Frage geht, was für eine Politik verbirgt sich dahinter, sondern es geht auch ein bisschen um kulturelle Nähe und sich wohlfühlen. Ich habe zumindest den. Ja, aber was wir gerade gehört haben, ist, das wäre total gefährlich und braucht so viel Mut, sich dazu zu bekennen, ne? Zu diesem Lifestyle-Tun, was halt ja, Leute Lifestyle, gut finden. Linker Lifestyle, das ist ja auch schon ein bisschen ein paar Jahre her, dass das so war. Weiß ich nicht. Kannst du nicht so den Eindruck haben. In der Disco heute, glaube ich. Ja, ich glaube eher, wenn du sagst, du willst AfD oder so, dann fliegst du aus der Disco wahrscheinlich eher raus. Also ich denke, dass ja, schon gerade auch die Kultur sehr, sehr, sehr links ist. Ja. Wenn dann, dass da häufig bewusster gewählt wird, auch nach den eigenen Interessen. Es geht um sehr konkrete Dinge vor Ort, Schwimmbad auf oder zu, öffentlichen Nahverkehr privatisieren oder nicht privatisieren. Da kann man sehr konkret für sich selber beantworten, habe ich da was von oder nicht. Heute Abend geht es um nicht ganz so politische Fragen. Die SPD hat zum Sportquiz geladen, nach Stahnsdorf, kurz vor der Brandenburg-Wahl. Bleibt da zwischen Freibier und Bratwurst noch ein wenig Platz für Sozialismus? Dankeschön. Ich möchte euch ganz herzlich hier bei uns beim RSV Eintracht begrüßen zum heutigen Kneipenquiz. 10 Sportvereine machen mit. Zu gewinnen gibt's Geld für die Mannschaftskasse. Wer bei einer Frage nicht weiter weiß, kann den SPD-Kandidaten, hier links im Bild, oder Kühnert als Joker einsetzen. Ich übergebe das Wort, wie es hier steht, an Kevin. Ist das so? Du sollst kurz sagen, was du denkst, in welchen Fachbereichen du dich besonders gut auskennst. Klar, Schwimmen, Reiten, Karneval, das sind meine Themen seit vielen Jahren schon. Handball, Fußball käme ich nicht aus. Nee, es ist leider genau andersrum. Ich bin Handballer von Hause aus, da kenne ich, glaube ich, sehr gut aus. Fußball auch sehr ordentlich. Beim Rest nimmt es dann so langsam ab, da musst du dann ausgleichen. Welches Bewertungskriterium wird bei Garde- und Schultanzmeisterschaften angewendet? Ausmarsch, Aufmarsch, Kopfbedeckung oder Musik? Musik! Ich mal kurz einwerfen, aber das ich hole mir jetzt ein sehr seltsames völkisches Ritual. Er musste raus. Ja, es hat so eine Lovecraft-eske Unterstimmung, als ob die gleich irgendwie die Haut vom Gesicht reißen und den Kühnert fressen. Willkommen an der SPD-Basis. Das ist einfach SPD-Basis. Kleingärtenvereine, absolut. Irgendwelche Sportvereine, so ein Kram. Das war jahrelang Brot und Butter von der SPD. Ja, der Mann hätte in seinem Leben aber auch den... Zweierei. Nur wenn die da hier den Heimatschützenverein von der AfD dargestellt hätten, die würden genauso reden. Aber da, unterschwellige Musik. Der Mann sollte mal so 1-2 Hektoliter aus seinem jährlichen Getränkebedarf rausnehmen. So viel kann ich sagen. Freibier und Bratwurst. Hier kommt alles zusammen, was ich mag. Politik, Sport, so eine Atmosphäre. Ich bin mit Vereinssport groß geworden, seit ich 4 bin. Wochenenden haben immer, in meinem Fall in Hallen, aber immer in so komischen Vereinsbasen stattgefunden. Und das ist einfach, egal wo man in so eine Räumlichkeit reinkommt, es fühlt sich immer wie zu Hause an. Ja, man möchte ja nichts lieber, wenn man erwachsen ist, möchte man nichts lieber als das weitermachen, was man als Jugendlicher gemacht hat oder was. Da hängst du weiter in so, das glaubt dir doch kein Mensch, guck dir den Laden doch mal an, Kevin, du lügst schlecht. Naja, ich bin da nicht so sicher. Jemand, der so viel raucht wie der Kevin, der hängt wahrscheinlich auch gerne in so einer Spelunke ab. Aber ja. Ja, ich meine, aber auch an der Stelle wieder, ja, das ist alles in unserer Gesellschaft, wenn ich da Bock drauf habe, mich irgendwie mit anderen Leuten irgendwie zusammenzutun und mit denen ein kleines Kollektiv zu gründen, wo man irgendwie gemeinsame Interessen verfolgt, dann kann ich das ja tun in dieser Gesellschaft. Es nimmt mir überhaupt niemand weg. Und wenn ich gerne der große Krösus sein will, der den anderen Leuten sagt, wo es lang geht, dann gründe ich halt eine Firma. So. Und dann bin ich das halt. Also immer wieder so zu tun, als wäre das alles nur, als bräuchten wir halt diesen Sozialismus, weil ja jeder hier nur für sich ist oder so, auch an dieser Stelle wieder fail, also einfach fail. Ich sehe auch gerade, derjenige, der mir das geschickt hat, ist im Chat. Vielen Dank an Farmo. Irgendwie draußen einen Platz macht. Oder ja, kommt ja schon. Alter, und dann kann er nicht mal die 10 Minuten da drin irgendwie dieses Quiz fertig kriegen, ohne dass er zum Rauchen rausrennt, während er da mit den Leuten spielt. Was gibt denn das für ein Bild? Würde ich so jemanden wählen? Nein. Einfach, wenn er sich nicht irgendwie die 5 Minuten da hinsetzen kann und das Ding durchziehen, sondern rausrennen muss. Das ist echt scheinbar Grundvoraussetzung von diesen Leuten. Die haben was alle ist denn keine, wichtiger, das Rausrennen oder das Rauchen? Ey, die haben irgendwie alle keine Impulskontrolle da. Die schrammen ja auch mit ihrem Kram so. Und das sind scheinbar irgendwie die Leute, die am meisten dazu neigen, dass sie dann sagen so, Gesellschaft, tu was. Guck mal hier, ich leide. Ich leide an meiner Freiheit. Nimm sie mir weg, bitte. Also, ich finde das einfach also es spricht nicht von Respekt, wenn jemand meint, er könnte mal eben rausgehen, während so eine Veranstaltung läuft. Finde ich nicht. Das meine ich, deswegen braucht er ja auf jeden Fall einen Grund. Das würde ich ausschließen. Kühnert kann tatsächlich fast jede Fußballfrage beantworten. Ein netter Termin für ihn. Aber was bringt ihm das bei seinen großen politischen Ambitionen? Das ist hier fließender Übergang Politik und Freizeit einfach. Für mich genauso wie für alle anderen, die da sind. Aber wenn wir es jetzt mal ein bisschen pathetisch aufladen, hier ist nächste Woche Landtagswahl. AfD und SPD streiten um Platz 1. Es geht auch um solche Fragen irgendwie dabei. Ja, ich kann in die Köpfe nicht reingucken, aber hier sitzen mutmaßlich auch Leute, die sich vorstellen können, beides zu wählen. Ja, so ein durchschnittliches Mitglied aus irgendeinem Sportverein. Warum nicht so? Das finde ich schon, das ist die Mühe schon wert. Also ich habe gerade eben im Bundestag gelernt, das sind alles Nazis, die die AfD wählen. Er ist einfach ein Heuchler. Er heuchelt sehr professionell inzwischen. Ich sag mal, also, der Kevin ist noch nicht so weit. Manchmal geht es auch ein bisschen profaner. Jetzt wird noch gefeiert. Ein paar Tage später stürzt die SPD in Brandenburg um fast 6 Prozentpunkte ab. Nach diesen ganzen Eindrücken ist mir noch immer nicht klar, wie sozialistische Ideen auch Wirklichkeit werden sollen. Julia Schramm versucht es als Mitarbeiterin im Bundestag. Sie arbeitet für Dietmar Bartsch, den Fraktionschef der Linkspartei. Die Aufregung ist in alle Richtungen schon groß, aber es gibt einen Plan und ich glaube, das ist ein vertrauenswürdiger Plan. Ich erzähl's dir dann, wenn wir uns sehen. Was für einen Plan gibt's? Ja. Darüber möchte ich auch mehr wissen. Das ist alles nicht für die Öffentlichkeit. Nein, hier ging es jetzt um eine Beratung, an der ich teilnehme. Viel von dem ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Für mich auch sozusagen eine Mischung aus auf der einen Seite so zweite Reihe und Zuarbeiterin und Angestellte und auf der anderen Seite selber auch, wie man ja jetzt sieht, Akteurin und selber auch politische Akteurin. Das ist manchmal ein bisschen, wie nennt man das, Tanz auf Messerschneide. Sie hat definitiv einen Maulkorb bekommen. Sie hat, nach dem, was sie da gesagt hat, kann ich mit absoluter Sicherheit mutmaßen, dass sie einen Maulkorb bekommen. Ja, eben. Wir hatten ja schon darüber gemutmaßt, warum sie so lange man nichts mehr von ihr hört. Ja, ja, aber nachher staut sich der Wahnsinn an und die schreibt noch ein Buch oder so. Ja, oder macht wieder so ein Video morgens um 5. Ja. Wie kannst du da deine eigenen Ideale und Zielvorstellungen irgendwie verwirklichen in so einer großen Institution mit all den parlamentarischen Zwängen und so, die es gibt? Also ich glaube, dafür muss ich voranstellen, dass ich auch wirklich an Institutionen glaube und dass sozusagen, dass eine sozialistische Partei mit dem Anspruch, sozialistisch zu sein, im Bundestag sitzt und wir hier auch inhaltlich streiten, ist für mich eigentlich ein Ausweis dafür, dass Demokratie ganz gut funktioniert. Eine konkrete. Ja, kann man eigentlich nicht wollen, was? Ja, ich meine, stellt euch das mal als Kontrast einfach vor. Ich meine, das war wirklich gut, dass wir das jetzt noch eingespielt haben, zusätzlich zu diesem AfD-Ding da eben. Weil ich meine, ja, also der Sozialismus ist einfach demokratisch, alles andere ist einfach antidemokratisch. So. Ja, so ist entstanden, ja. Jede Veränderung ist mir immer noch lieber als groß herquatschen und dann halt nichts erreichen. Aber viele Leute haben eben das Gefühl, dass die Linken nur groß daherquatschen. Oder warum wählt sie kaum jemand? Naja, Oppositionspartei halt, ne? Was er da eben meinte mit parlamentarischen Zwängen. Das würde ich auch gerne mal wissen, was damit gemeint ist. Oppositionspartei, die können fordern, was sie wollen. Die brauchen da nicht für nichts gerade stehen, weil halt Oppositionspartei. Also, die haben das wird sowieso alles nicht gemacht. Die versprochen und kriegen dann irgendwas zurück oder so. Wenn überhaupt, gibt es irgendwelche Probleme halt, wenn du dann an der Regierung bist und Und dann halt eben mit einem Koalitionspartner, dass du da Sachen dann machen musst, die der Koalitionspartner will, die du eigentlich nicht willst. Siehe CDU mit diesem ganzen Demokratie-Leben-Kram und diesem ganzen Zeug. Und das ist eine Zwickmühle. Aber als Oppositionspartei, da kannst du doch machen, was du willst. Da kannst du dich mit zusammentun, mit wem du willst. Da kannst du reden, was du willst. Da kannst du, also Zwänge, parlamentarische Zwänge. Ein parlamentarischer Zwang ist, dass man noch nicht regieren darf wahrscheinlich, als sozialistische deutsche Einheitspartei. Ach, wahrscheinlich meinen die sowas mit, dass man keine Sticker tragen darf. Die Euphorisierung der Massen, die hat ein bisschen nachgelassen bei den, also durch Linke. Früher war das ja eine Massenbewegung, dass die Leute gesagt haben, ja, wir kämpfen gemeinsam für eine Zukunft, für soziale Gerechtigkeit. Ja, Julia, aber dann kam 1989 und die Wende. Mann, ey. Mao und das Gulag. Das abgenutzt zur früher, also früher, zu Beginn der Arbeiterbewegung, Arbeiterbewegung viel eindeutiger. Da hatte man die Fabrik, da haben die Leute geschuftet, da haben die Leute gelitten und oben haben sie in Saus und Braus gelebt. Also das war eindeutiger. Oben haben sie sich ins Gesicht angemalt. Auch wieder ein Standbild für die. Aber der Sozialstaat, der war ja erfolgreich. Was war das Shootingstar der Linken? Habt ihr gehört, der Sozialstaat war erfolgreich, weil die DDR ist auch nur niedergegangen, weil Westdeutschland gesagt hat, hier, komm mal rüber. Und nicht, weil die Pleite war. Der Sozialstaat war schon erfolgreich. Also ich sehe auch Westdeutschland bis eigentlich auch 1990 als ein Sozialstaat. Wir hatten ja extra soziale Marktwirtschaft und solche Leitplanken installiert. Nur das ist halt nach 1990 alles über die Wupper gegangen. Ist alles, also es bleibt kompliziert. Zeig mal, ob ich... Am Anfang habe ich mich gefragt, wo in den linken Parteien die jungen Rebellen sind. Gefunden habe ich zumindest radikale Denker. Im Bundestag sind sie nicht. Und in SPD und Linke gefühlt allein auf weiter Flur. Bräuchte es nicht mehr davon, um mal wieder Grundsatzfragen auf den Tisch zu bekommen? Warum geht ihr nicht jetzt in die erste Reihe gerade? Das war auch wieder eine super... Wie war das vorhin? Kritische Fragen auf die Finger gucken und so? Ja, genau. Brauchst die einzige kritische Frage bisher... Die einzige kritische Frage bisher ist unbeantwortet geblieben. Das ist eigentlich das Böseste an den... Ja. Nach der geballten Fachkompetenz kann man sich da wirklich mehr davon wünschen? Und ich glaube, die Frage ist auch absichtlich nicht beantwortet worden, damit nämlich jeder die Antwort, die ihm gefällt, da einsetzen kann und sich denken kann, das ist genau richtig, ist genau wie ich mir denke. Nee, die wird gesagt haben, du, wir, das treibt einen Keil, das können wir, das kann ich nicht so beantworten. Das ist eine Frage, die würden nur Rechtspopulisten stellen und deswegen, das ist nicht mein Niveau, kein Fußbreit im rechten Wahnsinn. Sagt, hier bin ich, das sind meine Positionen. Na, ich finde, es ist eine strategische Frage auch. Die irgendwie Idee einer gerechteren Gesellschaft und wie man das alles bewerkstelligen kann, das haben ja nicht wir zwei uns irgendwie am Küchentisch ausgedacht, sondern das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und wir sind wie viele vor uns und hoffentlich auch nach uns daran beteiligt, das Wirklichkeit werden zu lassen und im Alltag daran zu arbeiten. Das heißt, jeder und jede muss sich die Frage stellen. Das hat man alles schon probiert. Und es war alles nicht so cool, Kevin. Hallo. Das war kein richtiger Sozialismus. Am besten einfach mal VWL studieren oder so, dann lernt man das auch. Genauso wie deine scheiß Zigaretten. Die haben auch schon Leute geraucht ihr ganzes Leben und ihre Beine sich abnehmen lassen und alles. Was kann mein Beitrag dazu sein? Und dazu gehört auch die Frage, wie sorge ich dafür, dass nicht von der Sache als solcher abgelenkt wird und stattdessen wir über Personen reden oder ähnliches. So, das heißt, bei mir ganz konkret war jetzt auch die Frage, wenn ich da jetzt kandidiere und natürlich stehe ich dann auch für Positionen, wird dann über diese Positionen geredet oder ist es nicht eher die Einschätzung, dass wir dann darüber reden, darf man das mit 30 irgendwie machen und wie sieht der denn aus und so weiter. Und nie im Leben, Kevin. Das kannst du dir nur wünschen, dass es darum geht, wer du bist. Weil das ist nämlich identitätspolitisch, da gewinnst du ja, weil es dann heißt so, es ist ein schwuler Mann und so und Diversität und so ein Krempel. Und die Julia auch, weil diese Frauenkarte, die spielt die Julia ja auch schon seit Jahren. Das hat und, der Amthor aber gut hingekriegt, ne? Der ist ja bekannt geworden mittlerweile. Und davon könnt ihr nur profitieren. Wovon ihr nicht profitieren könnt, ist, dass man sich das inhaltlich anguckt, also genau umgekehrt. Ja, Ihr zwei kennt euch ja und ehrlich gesagt, jetzt so unterscheidet ihr auch nicht, euch nicht so grundsätzlich in dem, was ihr erzählt. Warum seid ihr nicht in einer gleichen Partei? Warum bist du nicht in die SPD gekommen? Waren wir doch vor 100 Jahren mal. Die Sozialdemokratie war, hat mich nicht gepackt. Und ich gehörte ja auch zu dieser parteiverdrossenen Jugend, die dann mit den Piraten auch noch mal anders sozialisiert wurde. Und dann bin ich bei den Linken gelandet. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil wir im Endeffekt auch darauf hinarbeiten, dass sich in dem Land und in Europa was verändert. Und zwar parteiverdrossen. Also du hast irgendwas studiert mit Politikwissenschaften und dein Doktorvater hat dir erzählt, du musst nochmal Marx lesen. Das hast du nämlich damals in diesem Video erzählt, als was wir uns angeguckt hatten, weil Marx, Mucks etc. pp. Und da ist dir ein Licht aufgegangen. Das ist dein Werdegang, Julia. Das war fundamental und das heißt auch, dass wir unsere jeweiligen Parteien auch aufeinander zuführen müssen. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass wir uns, also wir als Generation auch, aufteilen. Wir sind jetzt eine Generation, wo man sagt, okay, wir können dieses Mitte-Links-Projekt oder dieses Grün-Rot-Rot oder Rot-Grün-Rot, wie du es nennen willst, können wir nochmal anders mit Leben füllen. Nein, die Linke war ja schon immer ein bisschen gespalten, ne? egal um was es geht. Die reden von Enteignung, das ist nicht Mitte-Links. Mitte-Links ist, erhöhen wir das Kindergeld oder tun wir das Schwimmbad finanzieren. Enteignung ist Helikopter eigentlich, also... Ja, also Kommunismus als Staatskapitalismus. Warum seid ihr nicht in der gleichen Partei? Da lachen beide. Ja, haha, wenn sie in der gleichen Partei wären, dann könnten sie die Parteien doch nicht so zusammenführen auf der intersektionalen Plattform. Hä? Das würde doch den ganzen schönen Plan verhindern. Alle Jusos in die Linke eintreten würden, dann würden wir uns in manchen Debatten dort vielleicht ideologisch wohler fühlen. Aber wer kümmert sich denn dann eigentlich darum, dass sich in der SPD nicht die falschen Leute durchsetzen, die sagen GroKo forever und wir machen das ewig so weiter und staatspolitische Verantwortung und so weiter. Keiner, die SPD stirbt sowieso. Ja, wenn ich sein Parteikollege wäre, hätte ich diese Worte immer jetzt im Hinterkopf, wenn ich mit ihm rede, muss ich sagen. Weil er sagt ja eigentlich, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also Hauptsache, wir kriegen irgendwie unsere Ideen durch. Wir müssen die ganze Zeit schimpfen auf die SPD, aber gesellschaftlich verändert sich gar nichts. Klingt aber alles immer ein bisschen strategisch, also was ihr beide sagt. Nicht so sehr, bam, das ist der Ort, wo ich Politik machen will. So. Ja, doch schon. Also ich meine, wir sind ja schon auch hier aus Leidenschaft. Also, aber ich glaube, dass man sich als Linke auch, wie gesagt, wie gesellschaftliche Linke, darf man sich auch nicht so einfach machen und einfach nach vorne stürmen und sagen, ich weiß die Antwort. Das war der größte Witz überhaupt. Alter Schwede. Eine Sendung, ehrlich. Nach vorne stürmen und sagen, ich weiß die Antwort. Nein, macht ihr nie. Ja. Niemals würdet ihr das machen. Ja, also ich muss sagen, ich fand das recht erkenntnisreich, ja, weil einem einfach die geballte Fachkompetenz hier vor Augen geführt wird. Aber unfreiwillig Das ist jetzt aber sehr spitz und scharf formuliert. Ja, aber ich muss auch sagen, als mir der Zuschauer das Ding geschickt hat, habe ich kurz durchgeguckt und wusste genau, da werden wir riesen Spaß dran haben. Ja, danke Zuschauer. Unsere Wellenlänge. War wunderbar. Vor allen Dingen im Kontrast war es nochmal sehr gut, um ein bisschen zu sehen, Anschuldigung und Wirklichkeit. Was bedeutet das überhaupt, linksradikal sein? Die radikalsten zu sein. Tja, also Sozialismus ist Antifa, alles andere ist nur demokratisch, oder wie? Genau, habe ich jetzt gelernt. Kann man, glaube ich. Enteignung ist Demokratie. Und der Witz ist, es funktioniert ja nicht mal mehr. Also es funktioniert 2 Jahre oder so, bis Gesellschaft Schaden genommen hat. Und dann geht es nur noch steil bergab. Es funktioniert für die kurze Zeit am Anfang, ja. Und danach geht es nur noch nach unten. Und die Leute leiden wie nochmal was drunter. Also. Ja, ich bin gespannt, was da in Berlin passiert. Die haben ja zu viele Wohnungen schon zurückgekauft. Und für richtig teuer Geld, ne? Also, das ist irgendwie auch keine gute Lösung. Wieso nicht? Drum links 2, 3, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, wenn du auch ein Arbeiter bist. Oh ja. Ich bin Bauer. Ich bin Bauer. Ich bin nicht Arbeiter. Ich bin Intellektueller. Da haben wir hier ein ganz... Kommen Sie mal mit. Wieso? Ja. Hinter das Gebäude hier, da haben wir was für Intellektuelle. Okay. Ein Buch? Genau, ein Buch. Cool. Ohne Bilder, so eins von der Sorte, die sie mögen. Das war schon gut. Steht mal im Reisfeld. Mit der Knifte im Rücken und lebt von einer Schüssel Reis am Tag. Das ist aber wieder rassistisch. Sag mal, wieder viel Politik am Tag des deutschen Reinheitsgebotes. Genau, einen fröhlichen Dependence Day allen da draußen. Codependence. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Tragt das hinaus in die weite Welt und sagt es den Menschen. In die weite Welt und in den weiten Wald. Und, oh ja. Und kümmert euch um ein Harambel-Mindset. Redefreiheit über alles. Über alles. Vernunft gleich Logik gleich binäres Denken gleich männliches Dominanzverhalten gleich totalitär gleich Kulturmarxismus. Genau. Gleich Faschismus gleich Rassismus. Genau. Lasst euch nicht gendern, Leute. Enteignung gleich Helikopter. Wir haben dich auch gern, Midgard XXL. Schönen Feiertag noch. Haut rein.